Transparenz für die Ohren. Die Wiebke. Und wir sind beschlussfähig. Grandios. Wir fangen an mit den Tätigkeitsberichten. Ach, der Christian ist und jetzt der Rainer. Tätigkeitsberichte. Darf heute mal der Paki beginnen. Nö. Ich habe meinen noch nicht fertig. Bin ich nicht zugekommen. Ja dann, der Daniel war so fleißig. Komm, hau rein. So, ich mache das jetzt ganz ausführlich. Alles einzeln. Was soll ich erzählen? Das Übliche an Kreisverwaltung, Verwaltungstätigkeiten, Zugriffen, Nichtzugriffen und Beauftragungsformalitäten. Gab es etwas Besonderes? Ja. Ich hatte Spaß in einem LSG-Verfahren. Spannend. Ich glaube, es war öffentlich. Da ich mir aber nicht sicher bin, kann ich natürlich nicht mehr dazu sagen. Ich habe die Satzungsänderungen in die Satzung eingepflegt vom letzten LPT und auf der Seite veröffentlicht soweit und bin leider noch nicht ganz dazu gekommen, das auch mit den letzten Positionspapieren und den paar kleinen Programmänderungen machen zu können. Das folgt dann die Tage. Ich versuche gerade so ein bisschen Überblick noch darüber zu verschaffen, was jetzt alles auch im Wiki getan werden muss, weil durch das Update ist da ja auch einiges irgendwie kaputt gegangen. Also quasi irgendwie die Hälfte von allem, so gefühlt. Aber ansonsten... Ja, ansonsten kann ich halt echt nur wieder auf allgemeine Verwaltungstätigkeiten abbrechen, weil das ist halt unspannend, wenn ich das jetzt wirklich echt durchexerziere. Ja, ist doch toll. Du warst extrem fleißig, wie man auch im Protokoll sehen kann. Wer hat denn sonst noch eingetragen? Die Claudia. Jo, richtig. Ja, ich habe auch relativ viel im RT rumgewuselt. Einiges an, wie es so schön heißt, struktureller Background-Arbeit gemacht, sprich, Mailinglisten zusammenlegen lassen, neue Leute für die Verwaltung angeworben, viel mit der Britta telefoniert in der Berti wegen der Post und viel verschickt diese Woche. Also wenn ich das jetzt alles im Einzelnen aufzählen würde, wären wir wahrscheinlich übermorgen noch da. Dann hatten wir Vorstandsklausur noch, ein bisschen gekränkelt habe ich, viel telefoniert, unter anderem wegen dem Lager in Mülheim, wegen dieser Zwischenlagerung der Altplakate. Ja, also wer da Details haben will, gerne, aber ich glaube, das wird ansonsten hier den Rahmen der Sitzung sprengen. Oder wie Daniel so schön sagte, viel Verwaltungsfu gemacht und viel Hintergrundarbeit, was so jetzt aber nicht wirklich nach außen hin auffällt. Ja, ist aber auch eine Menge. Und du brichst einige Traditionen, muss ich feststellen. Wenn du demnächst noch einen Twitter-Account hast, wirst du mir unheimlich. Ich wollte gerade sagen, aber eine Tradition werde ich beibehalten. Mann, oh. Wer will denn sonst noch? Der Jens? Schon fertig? Ja, klar. Ich habe diesmal nicht so viel eingetragen, weil ich die letzten zwei Wochen nach dem EPT auch so ein bisschen war. Motivationslos kann man auch sagen. Ich habe ein bisschen durchgehangen. Aber ein bisschen was habe ich trotzdem gemacht. Und zwar war ich mit der Planung zweier Demos beschäftigt. Die eine Demo ist jetzt am Montag schon vor dem Landtag. Da findet eine begleitende Demo zu der Delfinanhörung statt. Gemeinsam mit den Sea Shepherds, Freedom for Dolphins und einigen anderen Tierschutzgruppen. Angemeldet haben sich bis jetzt so 70 bis 100 Leute ungefähr, was ich für Montag, Mittag um 12 gar nicht schlecht finde. Dann war ich auf so einer LAFO-Klausur bei der Steffi zu Hause. Bin dann mit der tollen K-Bahn nach Hause gefahren, die echt kacke ist, entschuldige bitte. Ach, die braucht ja ewig. Dann Ticketkrams wie alle anderen auch. Dann war ich bei einer Kommunalwahl-Kick-Off-Veranstaltung in Aachen, die ganz toll gewesen ist. Das hat AVA aus Aachen ganz toll organisiert. Nochmal vielen Dank an Sie. Dann habe ich mich mit einigen Wahlprüfsteinen, gerade aus dem Tierschutz- und Umweltschutzbereich, die Jäger haben da was angefragt und so, habe ich mich mit so einem Zeug beschäftigt. Ich hatte wegen der Demos und einiger Anträge diverses an Pressekontakten. Ich habe Tierschutzgruppen, Umweltschützer, Monsanto-Gegner und was weiß ich was betüdelt. Ach so, apropos Monsanto, das ist die andere Demo, wo ich Bündnisarbeit mache. Die findet am 24.05., also einen Tag vor der Kommunal- und Europawahl, in Düsseldorf statt. Das Thema ist Vielfalt statt Einfalt, so rum. Und es geht darum, eine möglichst bunte, möglichst lustige, möglichst tolle Demo zu machen, um zu zeigen, wie toll bunte Vielfalt ist und wie scheiße Monsanto Einheit ist. Und da waren noch so Dinge mit so einer Blockado-Sache. So. Fertig. Oh, boah, beim nächsten Mal kriegst du den Vorsatz kurz fassen. Wo du doch gesagt hast, du hast gar nichts gemacht. Ja, im Vergleich zu sonst echt wenig. Ja, Wahnsinn. Angeben. Maja, du bist die Nächste. Verstecken traust du dich aber auch nicht. Nee. Ja, ich war beim Big Brother Award, da war ich eigentlich so halb privat, aber irgendwie habe ich da wieder Piraten getroffen und so bleibt da irgendwie nicht aus. Dann habe ich ganz viele Tickets gemacht, das Übliche. Ich war bei einer LAFU-Klausur, es war AG-Struktursitzung. Ich plane jetzt mit dem UZA zusammen irgendwas mit Bussen. Da haben wir auch gestern eine Bedarfsabfrage rumgeschickt und auch schon ganz viel Rückmeldung. Das muss ich dann am Wochenende alles mal auswerten. Ich habe uns bei Marina Mumble vertreten, war auch mal beim Stammtisch. Gestern war Team-Meeting mit dem LAFU-Team. Genau. Und, über Ostern zugegebenerweise habe ich auch ein bisschen gechillt. So, wenn jetzt der Packing noch nicht fertig ist, mache ich, sonst gebe ich dir den Vortritt. Nee, mach ruhig, ich bin noch dran. Okay, ich bin aber ganz schnell fertig. Ich habe nämlich neben Job und diverser privater Dinge in den letzten 14 Tagen gar nicht mal so viel gemacht, außer E-Mails, Telefonaten und ein bisschen RT. Mein VPN war abgelaufen, den musste ich neu beantragen. Dann hatten wir ja bei mir zu Hause eine Vorstandsklausur mit diversen Vor- und Nachbereitungen für neue Mitarbeiter etc. Und da muss ich auch noch mich um Anmeldungen etc. Kümmern. Das habe ich auch schon in die Wege geleitet. Dann, habe ich halt auch noch so diverse Diskussionsdings da wegen diesem Blockado aus der letzten Sitzung gehabt. Das war's eigentlich schon, mehr habe ich nicht gemacht. So, Paki, jetzt du. Jo, dann kopiere ich den erstmal rein, warte. So, also ich habe hauptsächlich Layouts gemacht für Flyer und Plakate, sowohl Europa als auch kommunal. Hab die Kreativen unterstützt, hab auch bei dem Blockado-Statement und dem Stop-Watching-Blogpost mitgearbeitet. Was gab's noch? Ja, Wahlprüfsteine für die Europawahl bin ich mit dabei. Ich helfe dem Foti bei der Terminkoordination. Hab noch ein paar Sachen angepasst auf der Webseite und PDFs und so Kram. Hab gestern und vorgestern ein Grußwort für das Deutsche Beamtenbund Magazin in NRW geschrieben. Da haben die wohl alle Landesvorsitzenden angeschrieben, dass man da ein kurzes Grußwort schreibt. Das wird dann irgendwie im Mai bei deren Gewerkschaftstag in Bochum in dem Magazin vorkommen. Ansonsten habe ich weniger gemacht, weil ich beruflich gerade ziemlich eingespannt bin, aber es läuft halt der Wahlkampf. Ich werde jetzt auch auf die Infostände gehen, auf Podiumsdiskussionen. Das war nochmal so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm. Die Plakate werden jetzt geliefert in Düsseldorf und dann geht's raus, plakatieren und Wahlkampf machen. Jo, das war's. Schön. Dann haben wir das durch. Habe ich jemanden vergessen? Möchte ich mich beschweren? Der Daniel, der Stahlrabe. Ja, beschweren will ich mich nicht. Mich hast du vergessen. Nö, ich bin jetzt unten angekommen, so. Wahrscheinlich bin ich noch gar nicht richtig arbeitsfähig oder ich bin zu doof. Ich würde ja was in das Pad reinkopieren, aber ich glaube, das ist für mich read-only. Dann musst du dich einloggen. Toll. Dann musst du einmal einen Zugang beantragen, wenn du noch hast. Ich glaube, ich habe einen. Ich weiß den nicht auswendig. Ich mach das so im Laufe der Sitzung, probiere ich das mal und ansonsten gebe ich einen ganz kurzen Überblick. Wie alle anderen auch. Ja. Bei mir ist der Daniel ganz leise. Ist das bei euch auch so? Jo, ja, bei mir auch. Muss ich mehr ins Mikro sprechen? Das ist schön. Oh, so ist toll. So ist besser. Grandios. Das ist aber lästig. Nee, das ist mein Handy-Headset, weil ich auch mobil drin bin. Also, ich habe Tickets, sonstige Tickets bearbeitet. In erster Linie habe ich aber Finanztickets bearbeitet für das tolle Finance-Awareness-Team. Ich war auf dem Stammtisch in Neuss, wie immer. Ich war auch auf der Vorstandsklausur in Krefeld. Dann habe ich angefangen, was ich schon angekündigt hatte, so ein bisschen Kontakte zu suchen, auch zur Fraktion im Landtag. Ich war im Landtag NRW, habe ein Gespräch mit Lukas geführt, habe ein Gespräch mit Oliver und dem Christopher Schrage geführt, unter anderem über die Berti bzw. über die neue Landesgeschäftsstelle, die ja im Moment noch in der groben Planungsphase steckt. Dann war ich danach auch nochmal in der Berti, habe mit Leuten gesprochen, unter anderem mit dem Frank Grender, der da vielleicht was an der Hand hat. Das machen wir, glaube ich, heute auch noch als sonstigen Tagesordnungspunkt. Dann war ich beim Stammtisch Meerbusch wie immer. Dann war ich wieder im Landtag, habe mit Dietmar gesprochen. Mit Nikolaus Michaelis von Pico habe ich gesprochen. Da war ich nochmal in der Berti. Dann war ich mit den Jungs unterwegs und habe mir zwei Objekte für die Landesgeschäftsstelle von außen mal angeguckt. Rein konnten wir noch nicht. Ich warte brennend auf Besichtigungstermine. Dann war ich nochmal im Landtag. Da ist mir leider ein Termin geplatzt. Und ich musste feststellen, dass es in der plenarfreien Zeit keinen Kaffee nach 15 Uhr gibt. Ich prangere das an. Und dann du war hättest ich noch von mal mir beim einen bekommen, aber meinen wolltest du nicht. Ja, der ist ja eklig. Mein ja so ein richtig schön. Ja, dann war ich noch mal beim Stammtisch in Neuss und gestern habe ich hier meine Ecke in Meerbusch plakatiert. Gestern wollten wir abends auch noch eine andere Ecke in Meerbusch plakatieren. Da ist mir leider mein Auto verratzt. Das geht aber jetzt wieder. Also werden wir morgen wahrscheinlich zu Ende plakatieren in Meerbusch. Und das war's für mich auch schon so. Ja, fein. Ich muss nur kurz einen Wurf machen. Ich hatte vergessen zu Anfang zu sagen, dass die Sasa sich bei mir heute entschuldigt hat. Wir hatten telefoniert. Ja, super. Dann haben wir die Sasa auch halt entschuldigt. Ich hatte mir das fast gedacht. Die Statistik dürft ihr dem Protokoll wie immer entnehmen. Und dann wollen wir beginnen mit dem ersten Antrag. Steffi? Ja? Ich grätsch mal rein. Das Protokoll vom letzten Mal, hatten wir das schon angenommen? Oh, du bist großartig. Nein, das habe ich vergessen. Wir haben mit den Tätigkeitsberichten begonnen. Dankeschön. Ja, kein Ding. Ja, dann wollen wir doch eben noch damit beginnen, dass wir das Protokoll von letzter Woche annehmen. Sofern denn keine Einwände vorhanden sind. Fangen wir doch direkt an mit der Abstimmung. Der Ballerstedt. Jo. Claudia? Jupp. Daniel? Da von 5 von 9 Mitgliedern der Tätigkeitsbericht immer noch fehlt, nein. Frau Meier? Ja. Paki? Ich sehe das wie Daniel. Ich sage auch mal nein. Stahlrabe? Da das ja das Protokoll vom letzten Mal ist und ich da als Teilnehmer zwar drin bin, aber noch gar keine Tätigkeit gemacht habe, sage ich mal ja, weil ich denke, das zählt nicht, von Sonntag auf Donnerstag einen Tätigkeitsbericht abzugeben. Doch klar. Faule Sau. Du hast Interviews gegeben auf dem LPT und so Ja, weiter. Ich schreibe bei dir was rein, aber bei den anderen wäre das schön, dass man zügig mal nachkommt irgendwann. Ja, das war wirklich wenig, was ich da in den 3 Tagen gemacht habe. Ich glaube, meiner fehlt an der Stelle auch. Aber du musst noch deine Stimme abgeben. War ja, oder? Ja. Gut, ich sage dann auch ja und wir fügen unsere Tätigkeitsberichte nach. Dann nun aber der erste Antrag für heute. Es geht sich um Finanzen. Das ist der 107394 Antrag auf Zuschuss zum Wahlkampf KV Duisburg. Der Rainer Kolb stellt den Antrag. Möchte er ihn vorstellen? Ist er da? Der Rainer ist nicht da. Er ist aber darüber informiert, dass er heute einen Antrag in der Sitzung hat. War eingeladen, ja. Ja. Dann können wir den Antrag gemäß GO nicht behandeln. Und wenn ich mir den Inhalt mal anschaue, Beantrag Wahlkampfkosten für Europa- und Kommunalwahl, sollten wir den Rainer vielleicht einfach mal darauf hinweisen, dass es da schon diverse Gelder gibt, die den KVs auch zustehen. Und den Antrag mit Staat abgewiesen. Vermerken. Kommen wir weiter zum nächsten. Ja, Da. sollen wir das dann nicht eben, also wir können den noch trotzdem behandeln, selbst wenn er nicht da ist, oder? Nein, steht, haben wir so aufgenommen, dass wir diese Anträge nicht behandeln. Aber wir können ihn ja abweisen und ihm nett zukommen lassen, Ja, dass es das eben stimmt. ein gewisses Budget schon gibt. Möchte das jemand übernehmen, das zu tun? Oh, Duisburg, ja, ich mach das mal. Ja, toll. Dankeschön, Jens. Ich höre dich lachen. Im Leben nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Antrag. Das ist die 107733, Antrag auf Änderung der LAVO-GO wegen unentschuldigtem Fehlen. Antragsteller ist der Att. Der ist heute, glaube ich, gar nicht da. Können wir nicht behandeln, ne? Eigentlich irgendwie schon. Möchte ihn jemand übernehmen? Ja, ich übernehme ihn. Gut, der Paki übernimmt ihn. Ich lese ihn vor. Hallo zusammen. Analog zum erfolgreichen Satzungsänderungsantrag. Satzungsänderungsantrag 25. Absatz 1 beantrage ich die Streichung der Anwesenheitskategorie unentschuldigt abwesend aus den Protokollen der Sitzung des Landesvorstandes. Begründung: Jedem Mitglied des Vorstandes ist die Wichtigkeit seiner Anwesenheit in den Sitzungen des Vorstandes bewusst. Deshalb ist prinzipiell von einem hinreichend wichtigen Grund für das Fernbleiben auszugehen. Die Kategorie unentschuldigt abwesend erweckt den gegenteiligen Eindruck und stigmatisiert Mitglieder des Vorstandes auf nicht absehbare Zeit. Möchte jemand über diesen Antrag diskutieren? Och, ich bin eigentlich dagegen. Ich finde schon, dass man zumindest seinen Kollegen gegenüber mal die Zeit haben muss oder irgendwas anderes, mal zu sagen, dass es nicht geht. Ja, dem möchte ich an der Stelle nur zustimmen. Ich auch. Wir haben einen E-Mail-Verteiler, der es relativ leicht einfach macht. Man kann irgendeinen der Kollegen anrufen. Man kann die Kollegen antwittern. Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Das formell machen und mag ja sein, dass es stigmatisiert, aber dann hat das ja auch einen Grund, so, ne? Also wenn man bei so vielen Vorstandskollegen nicht mal einmal 10 Sekunden Zeit hat, eine E-Mail oder eine Direktnachricht oder was auch immer loszuschicken über diverse Kommunikationskanäle, dann hat man vielleicht doch nicht so ganz die Wichtigkeit des Amtes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, meine Meinung, verstanden. Ich glaube, er meinte aber was anderes. Ich glaube, er wollte das, also nicht, dass man sich nicht entschuldigen muss, sondern er wollte nur, dass das nicht im Protokoll vermerkt ist aus den genannten Gründen. Ja, habe ich so verstanden. Ich bin aber dagegen und möchte, dass es nach wie vor erwähnt wird, weil wenn man das nicht tut, halte ich das für einen Punkt der Transparenz auch der Basis gegenüber, dass die davon wissen, dass sich der LAFO noch nicht mal miteinander unterhält und noch nicht mal eine Entschuldigung für die Abwesenheit angekommen ist. Sehe ich genauso. Stellt uns das in die Satzung reingeben, können wir das mit unserer GO umgehen? Was haben wir uns in die Satzung reingeschrieben? Geh mal auf den Link, den der Ed da in den Antrag geschrieben hat, auf dem LPT. Erläuter mal kurz, du hast das doch gelesen. Ja, Moment. Es gab den Satzungsänderungsantrag, dass in Protokollen unentschuldigtes Fehlen nicht mehr festgehalten werden darf bei AKs. Das wurde auch angenommen, weil das googelbar ist. Ich halte es aber für einen großen Unterschied, ob es ein AK ist, wo die Anwesenheit freiwillig ist, oder die LAFO-Sitzung ist, wo die Anwesenheit Pflicht ist. Das ist ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Anhang E ist nicht für den Vorstand gedacht gewesen. Okay, yeah, eben, gut. Das meinte ich ja. Also das ist keine Änderung für den Vorstand, sondern für AKs. Ja, gut, Organisationseinheiten steht da. Ich habe mir jetzt nicht die ganze Anlage durchgelesen, sorry. Insofern, also von mir aus kann es weiter drin bleiben, ich habe da kein Problem mit. Die Begründung lautete aber, wenn das googelbar ist, dann ist das eine schlechte PR, wenn man bei den Protokollen dauernd. Und das könnte man durchaus auch auf den Landesvorstand übertragen. Pflichtanwesenheit, ja oder nein. Also ich sage das jetzt nur nicht, weil ich das als Argument vorbringe, aber weil das so auf dem LPT halt gesagt wurde. Mal für AKs, wie der Jens das schon gesagt hat, finde ich das in Ordnung, und für Crews und AGs und weiß der Geier was, meinetwegen auch für KV-Vorstände, aber für den Landesvorstand finde ich das unabdingbar. Wir sind wirklich im Landesverband das höchste Gremium. Wenn wir nicht miteinander reden, wer dann? Und dann ist, also wenn das noch nicht mehr möglich ist, das sollte auch aufgezeichnet sein, weil wir wollen gewählt werden von der Basis, und wo sollen wir das dokumentieren, wenn nicht in unseren Protokollen? Wenn wir da jetzt Angst haben müssen von Presse, dann schreiben wir doch bitte gar nichts mehr da rein. Und ich glaube, die Vergangenheit, ohne dass ich da jetzt irgendwas zu sagen möchte im Detail, hat uns gezeigt, dass das schon manchmal wichtig sein kann, dass wir das so tun. Transparenz ist auch bei uns wichtig. Lass uns abstimmen. Großartig. Ich fange dann auch beim Ballerstedt gleich an. Abgelehnt. Also bist dagegen. Die Claudia. Dagegen. Der Daniel. Dagegen. Frau Maja. Auch dagegen. Paki. Da ich den Antrag übernommen habe, enthalte ich mich an der Stelle. Stahlrabe. Ich enthalte mich da auch, da der Ed nicht da ist, um seine Argumente dazu zu liefern. Ich bin dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und wir gehen zum nächsten. Ja? So, hallo. Ja, hier ist der Rainer aus Duisburg. Ich hatte nur mich hier mit meinem Smartphone verheddert beim Wechsel der Kanäle. Das ist nicht ganz so trivial hier. Das heißt, ich war aus dem Zuhörer zu schnell in den Sprechenkanal gekommen. Rainer, ganz kurz zu deinem Antrag. Es gibt ein Budget für die KVs und VKVs, auch wenn du jetzt einfach hochgehüpft bist. Wenn du dazu Fragen hast, schreib einfach nochmal eine Mail an Schatzmeister oder schau mal in die Protokolle. Da gibt es Budgets bereits für die KVs und LVs. In die LV, in die KVs und VKVs. Dankeschön. Okay, gut. Wir hatten den Antrag eben gestellt, weil wir nicht wussten, was da jetzt genau kommt und wie viel. Deswegen hatten wir den einfach mal gestellt. Okay, also das heißt, es gibt einen Beschluss, wie viel die... Ja, den haben wir vor langer Zeit getroffen, ja. Ist auch irgendwo veröffentlicht, also bereits. Auch mit dem Betrag jetzt. Richtig. Okay, gut, dann müssen wir da suchen. Okay. Ansonsten, wie gesagt, schicke nochmal eine Mail, das habe ich ja auch gesagt. Es steht aber auch auf unseren Finanzseiten, Schatzmeisterei im Wiki. Braucht man gar nicht so suchen. Der nächste Antrag. 108181, Budgetantrag für den CSD in Düsseldorf. Antragsteller ist der Tobias. Jo, das wird wahrscheinlich der Tobias Feldmann sein. Würde ich auch vermuten. Ist der da, möchte seinen Antrag vorstellen? Damit der Paki den nicht wieder übernehmen muss, würde ich es alternativ tun. Hallo, da ist er. Hört ihr mich? Ah, ja. Er ist da. Großartig. Grüßt euch. Ja, wir machen es wie jedes Jahr. Wir wollen den CSD, die CSD-Saison in Düsseldorf eröffnen. Dazu beantrage ich, beziehungsweise wir, die PG CSD, die in der Mail angegebene Summe. Das sind, glaube ich, 730 Euro gewesen. Inkludiert ist da die Standgebühr, Strom, Stellplatz für zwei Zelte, Startgebühr für einen Truck und eine Ape und der TÜV für die jeweiligen Fahrzeuge. Habt ihr Fragen zu? Ich habe dazu eine Anmerkung. Gerne. Da wir ja eine Budgetplanung für 2014 gemacht hatten und da auch sparen mussten, ist im Budget für 2014 ein Posten von, ich glaube, 2.500 Euro für CSD-Unterstützung. Steffi, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ich glaube, es ist zu viel. Es ist korrekt. Danke. 2.500 ist korrekt? Ja. Das würde bedeuten, dass ihr mit dem, was ihr jetzt beantragt, ungefähr 30% des Komplettbudgets aufbrauchen würdet für Düsseldorf. Ich will da nicht gegensprechen, ich will das nur zu bedenken geben, weil es ja CSDs auch in anderen Städten gibt. Also in den letzten Jahren hatten wir die in Düsseldorf, Köln und ich glaube manchmal Wuppertal, Solingen, das ist jetzt nicht so viel. Und in den Vorjahren war das in der Summe her ähnlich. Ich würde dem so, wie er jetzt ist, zustimmen. Ja, und es ist alle so. Ne? Haben wir noch weitere Fragen dazu? Ja, ist auch eine nicht unwichtige Anmerkung, die der Jens gemacht hat. Alle wissen, dass es dieses Budget gibt, alle wissen, dass der CSD kommt und ja, die Anträge müssen kommen und das nicht zwei Tage vorher. Also nochmal ein Anruf an alle, die einen CSD machen wollen. Haut rein mit den Anträgen. Und das bitte so schön und übersichtlich wie hier mit Gesamtsumme und detailliert, dann haben wir es auch schnell durchgestimmt. Ich habe da noch eine Anmerkung. Sehr gerne, Vako. Ich hatte das auch im Request-Tracker geschrieben. Wenn man die Summen zusammenzählt, kommt man auf 1430. Gegebenenfalls ist da irgendwie die Standmiete doppelt oder so. Das klingt ja fast wie doppelte Einzelsummen. Also wenn man in das Ticket reinschaut, steht da, die Anmerkung ist nicht unerheblich, 500 Euro Standmiete und dann haben wir nochmal 700 Euro Gebühr für unseren Stand. Da müssten wir uns einig werden, was es denn da sein soll. Tobias? Ich suche gerade mal die E-Mail raus. Zwei Sekunden. Aber wahrscheinlich ist hier gemeint 700 Euro gesamt für den Stand plus 30 Euro TÜV-Kosten, womit wir auf 730 kommen. Richtig. Kann das hinkommen? Das war richtig, ja. Danke für das nette Protokollieren dazwischen. Dann haben wir also eine Gesamtsumme von 730 für den CSD in Düsseldorf. Haben wir noch weitere Fragen? Der KV Köln ist noch in der Planung. Ich habe da so ein Pad gefunden. Der Termin scheint wohl den 4. bis 6. Juli zu sein. Ja, das ist aber jetzt für den Antrag von Düsseldorf nicht ganz so erheblich, glaube ich. Ich würde gerne noch auf den Kommentar eben Baum antworten. Dies ist der Erste, bekommt den großen Batzen und die anderen dürfen sehen, wo sie bleiben. Das, Das ist leider so ein bisschen Realität. Also wir haben ja ein Budget, wir achten darauf, dass wir jetzt, wir hätten jetzt nicht 2.500 Euro für die Kosten, so, sondern planen halt schon ein bisschen vor. Aber letzten Endes ist das leider manchmal so. Nein. Wir können irgendwann nochmal Budget dazu planen. Wir achten auf, dass für Köln auch noch was übrig bleibt und so weiter. Aber die Leute sollen halt eine Planung machen. Ja, Schatzmeisterei immer darauf achtet, dass die Dinge gerecht verteilt werden. Es ist nicht so, der Erste bekommt den großen Batzen. Wir haben hier gerade von 30% für Düsseldorf gesprochen. Und wie das in den Vorjahren gelaufen ist, halt ähnlich. Und insofern ist das unstrittig, dass was Düsseldorf da tut. Ja, das wollte ich auch sagen. Und also eher das, was Düsseldorf da tut, war für mich eher unstrittig. Das meiste Budget, das hat auch mit Köln besprochen, haben wir bei den Kölnern nämlich gestrichen, sodass der KV Köln da auch ein bisschen mehr in diesem Jahr zusteuern wird und soll. So, wenn wir keine Fragen mehr haben, würde ich den Antrag aber dann jetzt gerne abstimmen. Keine Fragen. Dann darf ich jetzt zur Abwechslung mal anfangen. Ich bin dafür. Der Stahlrabe. Dafür. Paki? Auch dafür. Frau Meier? Dafür. Daniel? Dafür. Claudia? Dafür. Der Jens. Jo. Einstimmig angenommen, grandios. Vielen Dank und einen schönen Abend euch noch. Danke dir. Wir danken dir auch, Jens. Wir kommen zum nächsten Antrag vom RBK, Antrag Finanzierung Webhosting. Der Tobias Opitz ist der Antragsteller. Da ist auch schon jemand ins Sprechen gehüpft. Der Hans-Jörg möchte den Antrag vorstellen vom Tobias. Der Hans-Jörg sagt nichts. Gut, ist der Tobias Opitz denn da oder jemand, der den Antrag vorstellen möchte? Bestenfalls möchtest du den Antrag vorstellen? Ja, das ist der Andreas Vivarelli. Ich denke mal, der macht das. Er hat wohl wahrscheinlich noch Protonprobleme. Soll ich nochmal kurz warten? Wir warten einen Moment. Kurz den Antrag und den nächsten einfach schon mal. Ja, er ist kurz rausgesprungen und springt wieder rein. Vielleicht klappt es ja gleich. Dann würde ich sagen, stellen wir den Antrag kurz zurück und machen einfach erstmal mit dem nächsten weiter. Der ist ja nicht formgerecht, der Antrag. Das ist ein VKV-Antrag und es gibt keine Unterstützer. Zeile 491. Ach, da unten, die stehen bloß oben nicht mit drin. Okay, dann können wir den doch auch ohne, dass jemand abstimmt. Ich meine, es ist ein VKV-Antrag. Ja, ich weiß nicht, wie wir das in der GO stehen haben. Normalerweise haben wir das, glaube ich, so drin, dass wir keine Anträge, dann übernehmen ihn halt, dann machen wir das eben. Ich übernehme den VKV und wir machen die sonst im Umlauf, die VKV-Anträge. Insofern finde ich das... Ja, also. Ja, ich gebe dir da recht. Ohne. Gut. Ja, und dann kommt ja noch da hinzu, es geht hier wieder um diese Webhosting-Geschichte. Ah nee, das sind andere. Bei anderen haben wir das über das Werbemittelbudget gemacht. Ich könnte jetzt mal sagen. Sag was. Ja, ist ganz einfach. Es geht einfach um die Bereitstellung der Homepages und für die Piraten im Kreis diverse Homepages. Wenn ihr noch Fragen habt, also das ist eigentlich ganz simpel. Oder? Ja. Ich finde auch. Ich finde auch. Und wir hatten, ich glaube, in diesen Anträgen war auch gesagt, das ist solidarischer Wärmemitteltopf und da hatten wir ja bereits Gelder zu freigegeben. Korrigiert, wenn ich da falsch liege. Erinnere ich mich auch dran, da haben wir mehrere in der letzten Sitzung von gehabt. Rückzahl und dergleichen gesprochen, dass wir uns da nicht festlegen und das macht er jetzt erstmal den Topf und wenn er aufgebraucht ist, dann, oder wenn es da viele gibt, die es da übertreiben, dann müssten wir da schon nochmal mit den Leuten reden. Wobei jetzt stellt sich mir die Frage, sind das Kosten für Hosting oder ist das Kosten einfach nur für die Domain? Also für die Domains hatten wir das übernommen, für das Hosting komplett glaube ich nicht, dass wir das gemacht hatten, oder? Oh, danke, nein, das sind nur für die Domains. Hosting? Der Antragsteller? Oder wer eben da? Ach, bestenfalls war das, ja. Ja, sorry, da bin ich dann selber überfragt, aber wenn ich den Preis ansehe, behaupte ich mal, das ist für die Domains. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich komme aus dem Kreis, ich bin Mitantragsteller und ich glaube, der KV hat auch genug Geld. Also selbst wenn ihr das über das Geld des KVs machen würdet. VKV. Entschuldigung, genau. Dann wäre das schon in Ordnung, glaube ich. Also es müsste genug im Budget vom rheinischen Kreis vorhanden sein. Ja, wir hatten da letzte Woche schon mal drüber diskutiert, dass wir halt gesagt haben, wir wollen nicht die einen bevorteilen, die anderen eben nicht, aufgrund der Budgets. Insbesondere wollten wir die Registrierung der Domains in den LV holen, darum geht es ja auch. Ja, das ist egal bei einem VV, da kommt es eh in den LV. Weil die sind ja nicht... Die sind doch aktuell garantiert auf irgendeine Privatperson jetzt registriert. Ja gut, wenn der LV das übernimmt, die Kosten, ob es jetzt über VKV-Budget geht oder LV, dann sind wir halt auch Vertragspartner und dann holen wir die natürlich rüber. So war es zum vorherigen Ding. Die spielt aber erstmal, glaube ich, untergeordnete Rolle. Das kann die Domains rüberziehen, können wir auch nachbewilligen, aber nicht von dem anderen abhängig machen. Weil ich glaube, wir wissen jetzt alle nicht genau, was gerade. Darf ich? Außer der X-Pack natürlich. Der weiß immer Bescheid. Hau rein. Der X-Pack sagt euch jetzt, das ist Hosting und Domains. Also es geht um beides. Die Domains könnten wir rüberholen. Müsste man mal gucken, wie das mit dem Vertrag Sinn macht. Ich würde einfach vorschlagen, dass das erstmal abzunicken und das mit den Domains können wir dann getrennt klären, das ob und wie wir die umziehen. So, der X-Pack hat mein Internet kaputt gemacht. Ich habe nur die Hälfte verstanden. X-Pack sagt alles gut und den Rest machen wir später. Also der X-Pack sagt, wir sollen zustimmen, ja? VKV-Antrag und gut ist. Ja, das mit dem Domain-Umzug können wir dann getrennt klären. Ja. Gut, dann hätte ich aber gerne hier noch in dem Antrag drinstehen, dass das auch ein VKV-Antrag ist. Bitte oben in die Überschrift das noch mit einzufügen. Und dann können wir einfach mal abstimmen. Der Jens. Dafür. Claudia. Dafür. Daniel. Dafür. Frau Dafür. Ja. Auch dafür. Der Stahlrahmen. Auch dafür. Ich bin auch dafür. Dann haben wir den Antrag auch einstimmig angenommen. Und wenn ich zu dolle hake, wie ich gerade lese, müsst ihr mir das sagen, dann spreche ich einfach wieder langsam. Bei dir im Hintergrund ist Vogelgezwitscher, das ist lustig. Ja, ich habe nur das Fenster offen. Cool, oder? Ja, Frühling. So, ich muss ganz kurz off-topic dazwischen. Lieber Rheinisch-Bergischer Kreis, da gerade irgendjemand vor euch anwesend war, könnt ihr der Verwaltung und dem Vorstand bitte den Link, Wiki-Link zum Protokoll eurer letzten Büropiratenwahl schicken. Danke. Da würde ich gerne was ganz kurz zu sagen. Die hat stattgefunden, aber es waren nur zwei Personen da, das heißt, sie hat nicht stattgefunden. Dann die letzte richtige. Nur mir ist aufgefallen, euch habe ich noch nicht voll drin. Aber es gibt uns auch nicht mehr. Ah. Wir haben es veranstaltet, wir waren zu zwei Personen und es ist abreisender beschlussfähig. Hier war dann, das, ja. Ja, leider. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann machen wir alles andere mal. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier so einen komischen Antrag auf nicht öffentlichen Teil, den hat die Frau Meier gestellt und begründet das mit datenschutzrelevanten Themen, wie immer. Fragen oder können wir das einfach so abstimmen? Gut, der Ballerstedt möchte anfangen. Jo. Dann die Claudia. Jo. Daniel. Jo. Frau Meier. Jo. Paki. Jo. Stahlrabe. Jo. Ich sag auch Jo, weil es gerade alle so schön gemacht haben. Und den haben wir einstimmig angenommen. Mit Jo. Halt. Antrag auf Anpassung der GO ist der nächste Antrag. Da ist Steffi, ich verstehe kein Wort mehr. Ich bin mal wieder zu schnell für mein Internet. Die Frau Maya möchte ihren nächsten Antrag zur Anpassung der GO vorstellen. Leg los, Maya. Genau. Ja, wir hatten eine Vorstandsklausur, da haben wir auch darüber gesprochen, wie wir in Zukunft so die neuen LAFO-Mitglieder in die LAFO integrieren und inkludieren wollen, ja. Das heißt, wir haben so ein bisschen über die Aufgabenverteilung gesprochen. Und weil das auch teilweise sich von der ursprünglichen GO mittlerweile unterscheidet, das, was wir tatsächlich machen, haben wir das ein bisschen angepasst. Und dementsprechend möchte ich die angepasste Version dann in die GO reinhaben. Also nichts Spannendes, es ist dann nur aktueller und jeder, der in die GO guckt, hat einen bisschen besseren Überblick davon, was der das einzelne Vorstandsmitglied tatsächlich im Moment macht. Es sind ein paar Sachen dann teilweise rausgeflogen, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, was wir irgendwie doch nicht so in dem Ausmaß machen oder so. Ich hatte zum Beispiel ja drin Unterstützung des Polgefs, weil ich ursprünglich im Polgef-Team drin war, bin ich aber nicht mehr, sondern mach dafür das Regiomumble, was dafür Jens nicht mehr macht, was aber bei ihm drin steht. All so eine Kleinigkeiten, ja. Nix Wildes, angepasst, hätte ich gerne so. Anmerkung, das ist nicht die aktuelle Version, die da im Protokoll drin ist. Ich habe einmal die aktuelle Version, die ich mir von einer Homepage gezogen habe, und die neue Version. Die neue Version ist die untere. Ach, das ist genau. Doppelt kopiert, oh Gott, okay. Ja, ja, ich habe eigentlich einfach nur von zu neu. Streich mal die neue raus, das ist ja die alte raus, das ist zu lang. Darf ich die alte mal aus dem Protokoll löschen hier? Ja gut, oder so. Das ist halt, müssen wir nicht. Okay, genau. Danke, dann habe ich nichts gesagt. Vielleicht kann man noch auf so kleine Dinge eingehen, wie da wären, dass das Werbematerial jetzt nicht mehr beim Gensec ist zum Beispiel, sondern das hat der Daniel mit dem, also in Ansprechpartner artgerecht übernommen. Und also der Daniel, der Stahlrabe, nicht der Daniel, wichtig. Sowas zum Beispiel, der sich ja jetzt auch um die LGS kümmert und das war schon das Wichtigste, was mir jetzt gerade einfällt. Noch Ergänzung von irgendwem? Nö. Ich höre nichts, es wehrt sich keiner, mag an meinem Internet liegen. dann lass uns einfach abstimmen. Der Jens. Dafür. Claudia. Yep. Daniel. Nein, Sekunde. Hat er gesagt, nein, Sekunde? Hat er gesagt. Wir sind in der Abstimmung. Ja, da fehlt was eigentlich. Aber komm, lass mal, das ist ja vollkommen egal. So, ja. Frau Maja. Denn? Ja. Dann sag schnell. Machen wir nächstes Mal. Ist egal, komm, weg, fertig, hier, zack, weiter. Okay, Frau Maja war dafür, hatte gesagt, der Paki. Dafür. Stahlrabe. Dafür. Ich bin auch dafür. Wundervoll, wir haben unsere GO entsprechend unserer Tätigkeitsbereiche angepasst. Damit kommen wir zum nächsten Antrag. Ein sonstiger. Der heißt automatisierte Abonnierung der Schatzmeister- bzw. Verwaltungsliste NRW für Büropiraten, verwaltende Vorstände und Schatzmeister. Antragsteller sind hier die Frau Claudia Hagenschulte und die Frau Stefanie Nöther. Die Frau Hagenschulte hat das alles wundervoll zusammengeschrieben und darf den Antrag daher auch vorstellen, wenn sie denn möchte. Ansonsten würde ich ihn einfach so vorlesen. Ich denke, da ist nicht viel zu sagen. Es geht einfach darum, wir haben eine gemeinsame Mailingliste für die Schatzmeister und die Büropiraten und die verwaltenden Vorstände. Und bei Neuwahlen von Büropiraten und Kreisvorständen hat es immer wieder das Problem gegeben, dass die gar nicht wussten, dass es diese Liste gibt. Wenn die ihre Zugänge beantragen, möchten wir einfach in Zukunft, dass die automatisch auch das Abo für diese Liste bekommen, damit sie wissen, wo sie sich bei Fragen etc. melden können. Und es ist auch ganz gut für die Vernetzung innerhalb des Landesverbandes. Hat sich als sehr praktikabel erwiesen. Ja. Habe ich da jetzt noch was vergessen? Nein. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir das jetzt auch zusammengelegt haben, Schatzmeisterei und Verwaltung, damit wir die Schnittstellen da endlich das schwarze Loch zuschütten quasi. Ich habe da eine Frage zu. Bitte? Ist dafür zwingend erforderlich, eine Piraten-NRW-Adresse zu haben? Und wenn ja, wird die dann auch für die Büropiraten dann automatisch eingerichtet oder ist das dann irgendeine Mailadresse? Ist eine. Ja, mach ruhig. Also genau, meines Wissens nach ist es nicht erforderlich. Richtig, also für die Liste ist es nicht zwingend erforderlich. Meistens haben aber Büropiraten und Vorstände eine Piratenparteiadresse, weil sie die für den Request-Tracker zwingend brauchen. Also konkret, die meisten kennen ja nach den Neuwahlstelle. Ich werde das dann entsprechend in diesen Prozess mit eingliedern. Und sofern eine Piraten-NRW-Adresse vorhanden ist, erstmal ohne nachzufragen, die nehmen. Ansonsten kann man den Leuten, wenn sie noch keine haben, oder jetzt erstmal frisch dabei sind, ruhig auch ein, zwei Tage zur Not Aufschub gewähren. Und die wird dann bevorzugt auf die Liste draufgezogen. Ja, ich finde auch, dann sollte man denen auch sagen, die keine haben, Leute, legt euch eine an, damit das ein bisschen durchgängig ist. Ja, das ist da eh schon mit aufgenommen alles. Die kriegen die dann wahrscheinlich auch direkt verordnet. damit die eben die Liste auch abonniert bekommen. Und da die dann pflichtabonniert bekommen, gibt es die NRW-Adresse quasi gratis mit dazu. Noch weiter? Frage. Ja. Es gibt ja die NRW-Schatzmeister-Untergliederungsliste. Wird die dann eingestellt? Ja, das war ja das, was wir zusammenlegen. Die Schatzmeisterei-Liste mit der Verwaltungsliste. Okay. Noch weitere Fragen? Höre nur ich nichts mehr oder sagt keiner was? Sagt keiner was. Es sagt keiner was. Ich hatte gefragt, noch weitere Fragen. Aber es kommen keine mehr. Oh, entschuldige. Ja, dann können wir doch abstimmen. Leg los, Jens. Ja, dafür. Volle Kanne. Claudia. Dafür. Daniel. Dafür. Frau Meier. Dafür. Paki. Auch dafür. Starabe. Dafür. Die Steffi ist auch dafür. Großartig. Auf eine gute gemeinsame Liste, kann ich da nur sagen. Und dass sie gemäß ihrem großen Vorbild der Bundesverwaltungsliste genauso konstruktiv werde. Das hoffe ich auch. So. Muss ich aber meine Mail-Signatur noch anpassen. Irgendwie so ein ASCII-Bild oder sowas. Kannst du ein Stück Kuchen reinmachen. Ja. Was sehe ich denn hier? Umlaufbeschlüsse. Sind wir schon durch? Wo ist denn hier Sonstiges? Sonstiges kommt immer am Ende. Genau. Ach ja, jetzt kommt der Teil, wo die Maya die Umlaufbeschlüsse vorlesen möchte. Das stimmt nicht. Nein. Dann legen wir doch einfach mal los. Wir haben einen Finanzantrag, um Domains ging's, vom Sebastian Dicke. Nee, guck mal, das ist nicht angenommen. Ja, ich wollte gerade sagen, es liegt nur an der Farbe hier. Ich bin ganz irritiert. Der ist noch nicht angenommen. Ihr verwirrt mich. Farben. Der kam erst nachträglich noch rein. Da war das Patch schon soweit fertig. Ich kann es auch weiß machen. Nachträglich. Aber noch in der Frist, gehe ich mal von aus. Ja. Da sind noch drei Anträge jetzt, die noch nicht abgestimmt sind, sehe ich gerade. Ja, wundervoll. Wir haben einen Domain-Antrag. Aber steht ja nichts von Geld drin und so. Ich möchte den Antrag eigentlich gar nicht behandeln, weil da kein Geld drin steht. Ich kann sowas nicht zustimmen und nicht behandeln. Kein Budget. Das ist ja das mit dem solidarischen Werbemitteldings wahrscheinlich, Domains. Ja, aber trotzdem muss da irgendwie was mit Geld drin stehen und so. Wir beantragen Domains, stimmt mal zu. Hä? Nein. Darf ich kurz? Ja, gerne. Als Info, die normalen DE-Domains, die wir registrieren, kosten im Jahr 4,65 Euro. Die scheiß.ruhr Top-Level-Domain kostet 40 Euro im Jahr. Es ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist halt eine ganze Ecke mehr. Ja, aber entschuldige bitte, ich finde das ja nett, Expect, dass du das so sagst, aber so als Antragsteller sollte man in der Lage sein zu wissen, wie viel Geld man denn beantragen möchte. Und ich erwarte, dass das da drin steht. Ist das zu viel erwartet? Es ist in dem Fall nicht zwangsweise für den zu wissen, weil das darauf ankommt, welchen Dienstleister wir dafür benutzen, weil da jeder Dienstleister andere Preise hat. Das weiß nicht automatisch jeder, welchen wir haben, wenn er nicht alle LAFO-Protokolle mitliest. Okay, hier geht es auch eher um das Registrieren. Er möchte, dass wir das registrieren. Man soll den Antrag auch mal lesen, dann brauche ich mich auch nicht aufregen. Ja, haben wir im Budget. Ich habe keine Fragen mehr, meine Fragen sind beantwortet. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, ich hatte die bei den letzten Anträgen so auch gestellt. Die möchten ja diese beiden Domains nur registriert haben, damit die jemand anders nicht nutzt. Die wollen die ja gar nicht selbst nutzen. Und da frage ich mich, wenn der XPEC gerade sagt, die kosten 40 Euro im Jahr, führt das nicht ein bisschen weit? Das wäre für mich auch ein Ablehnungsgrund gewesen. Also ich finde, wir sollten Domains beantragen, die wir brauchen und nicht, damit sie jemand anders nicht benutzt. Das finde ich schwierig. Aber der Sebastian Dicke ist gerade unten im Sprechenraum. Er kann bestimmt was dazu sagen. Ja, ich bin vielleicht, die Qualität vielleicht nicht so hoch, aus technischen Gründen im Moment, bei mir jetzt. Wenn du langsam sprichst, geht. Okay. Yes. Der Punkt ist, die Idee, die ich auch schon mal auf der Ruhrgebiets-Mailingliste zur Diskussion gestellt hatte, ein Portal aufzubauen für die Piraten im Ruhrgebiet, und da gibt es keinen Verband, der das Gebiet umfasst zurzeit. Und den Zusammenhang mit dem Antrag sehe ich aber gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Ich würde darum bitten, wenn ihr vorhabt, ein Ruhrgebietspiratenportal aufzubauen, dann hätte ich gerne erst ein Konzept und dann den Finanzantrag dazu und nicht einfach so ins Blaue. Und die Domains nur dafür zu bezahlen, damit sie noch frei sind, finde ich auch schwierig. Ja, sehe ich an der Stelle aber ganz ähnlich. Also wenn es um die DE-Adressen geht, so wie wir das eben dann gemacht haben, kann ich dem zustimmen. Hier ist es aber irgendwie, wie es sich jetzt ergibt, doch irgendwie ein ganz anderes Projekt, was aber noch nicht so steht und auch keine Details dafür hier bei uns vorliegen, finde ich das schwierig, dem jetzt zuzustimmen. Zumal wir Domains, wenn die jetzt tatsächlich irgendjemand sich klauen würde, ja, in Anführungszeichen, wären wir relativ schnell in der Lage, sie uns zurückzuholen. Salate, es gibt so viele Domains und Sachen und Zeug. Das glaube ich nicht sicher. Hat jemand noch Fragen, sonst würde ich den Antrag abstimmen. Keine Fragen, dann fangen wir mit Jens an. Jens? Ja, ich bin dagegen. Ich habe dich gerade nicht gehört, als du nach Abstimmung gefragt hast. Kein Problem. Ich tue das für dich gerne zweimal. Erstmal, ich bin dagegen. Die Claudia. Dagegen. Der Daniel? Der ist AFK. Oh, die Frau Meier dann. Auch dagegen. Paki? Dagegen. Stahlrabe? Dagegen. Die Steffi ist an der Stelle auch gegen. Wir haben den Antrag einstimmig abgelehnt. Ich möchte noch anmerken. Ich würde gern. Ja, du zuerst. Ja, ich würde anmerken, wenn ihr denn ein Portal macht und dann ein Konzept habt und das an den Start gehen soll, dann könnt ihr natürlich die Domains beantragen. Jetzt muss ich nicht mehr. Danke. Großartig. Frau Meier hat das mit Sicherheit auch viel kürzer vorgetragen. So, dann kommen wir doch zum nächsten Antrag. Es geht um Farbe für Plakatsprayen im VKV Oberbergischer Kreis. Das ist dann demnach ein VKV-Antrag, wo auch die Unterstützer mit im Antrag stehen. Sehr schön. Es geht darum, man möchte die Rückseiten der alten Hohlkammerplakate besprayen und braucht dafür Farbe. Es geht um einen Gesamtpreis von 30,93 Euro. Ich möchte über diesen Antrag nicht diskutieren, weil es ein VKV-Antrag ist. Ich will ihn einfach abstimmen. Fange auch direkt mit mir an. Ich bin für den Antrag. So, der Stahlrabe. Dafür. Paki. Ja, klar. Frau Meier. Jo. Daniel. Ist immer noch. Der ist immer noch AFK. Die Claudia. Ja, ja. Und der Jens. Ich bin nicht nur dafür, ich möchte diesen Antrag ausdrücklich loben, weil man mit einer kreativen Idee Geld spart und trotzdem individuelle Plakate macht. Ich finde das total toll. Dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum nächsten VKV-Antrag. Es geht um Kommunalflyer für den VKV Oberbergischer Kreis. Antragsteller und Unterstützer stehen drin. Antragsteller ist der Holger Hennig. Und es geht um 5000 Kommunalflyer. Der Druck kostet etwa 120 Euro. Unterstützer haben wir hier nur einen. Ne, zwei. Da. Gefunden. Ja, das ist aus dem Verwaltungsportal, deshalb, das müsste eigentlich stimmen. Ja, kein Problem. Kosten 120 Euro. Auch hier möchte ich eigentlich gar nicht diskutieren, nur abstimmen. Würde auch als Erste direkt anfangen. Ich bin dafür. Stahlrabe. Ja. Paki. Jo. Frau Meier. Yes. Daniel. Dafür. Claudia. Ja. Und der Ballerstedt. Jo. Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen zum nächsten. Der Antrag, nö, ist nix. Nur die Vorlage. Jetzt sind wir wirklich durch. Zumindest mit den Anträgen, die abgestimmt werden müssen. Ah ja. Hm? Du liest jetzt die Anträge aber nicht alle vor, ne? Dann sitzt ja, natürlich. Um die werden alle da. Die werden alle aber vorgelesen. Dann haben wir einen Beschluss zu. Wer aber hat denn schnell gesagt, dass ich das mache? Wir können auch eben schnell drüber abstimmen, ob du das ja machst. Ja, ja, ich mach schon, okay. Steffi darf das nicht. Wenn die schnell redet, fängt die an zu haken. Okay. Und sonst dauert das zu lange, danke. Also, wir hatten einen Finanzantrag, Ticket 107386, Finanzantrag für das Beispiel Projekt Open Data, offene Daten, Mettmann, VKV-Budget. Das hatten wir letzte Woche ja oder letzten Sitzung ja gesagt, die soll es als VKV-Budget Antrag schreiben. Haben sie gemacht, 185 Euro haben wir angenommen. So, dann Ticket 107387, Finanzantrag für Werbematerialien, Kreis Warendorf. 500 Euro haben wir angenommen. Ticket 107388, Antrag Kabelbinder, ebenfalls Warendorf, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Was haben wir da? 55 Euro, genau, auch angenommen. Kreis Heinsberg, Ticket 107507, Finanzantrag, 800 Euro für Finanzmittel für Kommunalwahl, haben wir auch angenommen. Dann haben wir einen Nachbeschluss zur Demo in Dortmund, 10.74.91. Wir unterstützen die Demo. Juhu, die Nazi-Demo wurde auch heute wieder erlaubt vom Gericht. Das heißt, nächste Woche müssen wir alle auf die Straße gehen in Dortmund. 10.73.89. Finanzantrag Raummiete AV Oelde, das ist auch wieder Warendorf, 30 Euro haben wir angenommen. Dann 10.74.39 VKV, Mönchengladbach, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ein VKV-Budget von 1.297,10 Euro für 500 Plakate, den haben wir angenommen. Warendorf, nein, das stimmt nicht, da unten steht zwar Warendorf runter, aber das stimmt nicht. Ich glaube, da haben, nein, das stimmt. Nein, muss man trotzdem nachher korrigieren. Dann VKV Wuppertal Finanzantrag 10.75.54, Plakate 600 Euro haben wir angenommen. VKV Mettmann, die wollen auch Finanz für Flyer und Werbemittelticket 10.76.84. Summe inklusive Versand 658,95 Euro. Haben wir angenommen. Wir sollten uns einfach angewöhnen, auf gerade Summen zu gründen oder so. Ticket 10.64.35 VKV Unna Kommunalkampfflyer. Das sind 214,50 Euro. Haben wir angenommen. Aufnahmen neuer Mitglieder. 2 Stück haben wir aufgenommen im Ticket 10.74.31. Genau, das haben wir angenommen. Dann Ticket 10.79.66. Finanzantrag Städteregion Aachen Wahlkampfplakate. 1.250 Euro haben wir angenommen. Daniel sagt, mach das putzig, finde ich auch. So, Ticket 10.75.65, LPT 14.1, Finanzantrag, da war ein Schaden an einem Gerät, das 30 Euro gekostet hat und da haben wir dann das Gerät, 30 Euro beschlossen, um dieses Gerät zu ersetzen oder den Schaden zu ersetzen. Dann Ticket 10.78.31, Änderungsantrag zum Finanzantrag, Umlaufbeschluss zu einem anderen Umlaufbeschluss, die Wuppertaler haben ein ursprüngliches Budget von 600 auf 1000 Euro aufgestockt. Dann Finanzantrag VKV Mülheim an der Ruhr, Kabelbinder für die Anbringung von Wahlplakaten. Ticket 10.81.56, in Höhe von 76,16 Euro haben wir angenommen. Budgetantrag des VKV Unna. Die haben, Plakatierung, Plakatwände. Ticket 10.81.92. Betrag 650 Euro haben wir angenommen. Mehr fleißige Helfer bekommen im Ticket 10.73.80 Beauftragung Finance Awareness Team. Da haben wir jetzt Elli Esch und Katja Stüttner. Ebenfalls, wie der XPEC im Ticket geschrieben hat, zwangsrekrutiert, sagt er. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass sie uns unterstützen. Bestimmt freiwillig, hoffe ich. Dann Ticket 10.82.08, Finanzantrag Düren, Budgeterweiterung. Die möchten ihr Budget, was sie ursprünglich mal beschlossen oder beantragt hatten, von 750 Euro auf 1.500 Euro aufstocken. Haben wir ebenfalls angenommen. So für Kommunalwahlkampf und so. Okay, dann 1082-31, Finanzantrag, Werbemittel aus solidarischem Wahlkampf mit Budget. Viersen, Volker von Viersen, der hat beantragt 485,26 €. Haben wir angenommen. VKV Rheinkreis Neuss, Plakate, die möchten, Moment, da haben wir das Budget, was sie mal hatten, weil das irgendwie höher aus, genau, die Rechnung war höher ausgefallen. Wir haben das Budget um 67,39 € erweitert. Und falls angenommen. Dann haben wir eine Budgetaufstockung für die Gebärdendolmetscher auf dem LPT beschlossen, im Ticket 10-4308. Da mussten wir das Budget um 357,01 €, ja, 1 Cent, erweitern, weil die Gebärdendolmetscher 2 Stunden länger im Einsatz waren als geplant. Eieiei, okay. Dann ein Finanzantrag, Ticket 10-8355. Da hat die Claudia ein Budget für einen Mietwagen, Übergabe, Büromaterial beantragt, um Büroequipment vom Equipment von Bad Oeynhausen nach Düsseldorf zu transportieren. Genau, haben wir 200 € beschlossen, bewilligt. Dann darf ich dazu? Ja. Claudia, da du das ja jetzt geschickt hast, ist das doch hinfällig, oder? Können wir das Budget doch wieder freigeben? Das Budget ist hinfällig. Ich habe jetzt noch nicht alles geschickt. Das hätte sämtliche Portokosten gesprengt. Aber ich bin ja nächste Woche eh noch ein oder zweimal in Düsseldorf. Insofern kriegen wir das dann auch kostenfrei hin, weil ich bis dahin auch ein neues Auto habe. Cool. Okay, wir haben ein Budget beschlossen, was wir nicht mehr brauchen. Umso besser. Dann haben wir Ticket 10-8412, einen abschließbaren Aktenschrank für die Landesgeschäftsstelle. Im Moment noch Berti, demnächst ja vielleicht irgendwo anders oder hoffentlich irgendwo anders, bestimmt irgendwo anders, in Höhe von 160 €, um Akten einschließen zu können. Haben wir ebenfalls bewilligt, weil bisher gibt es keinen abschließbaren Schrank, aber für vertrauliche Akten brauchen wir das. Ich kann übrigens Vollzug melden, das Ding ist geliefert. Juhu, wir haben einen Schrank. Und sogar ein etwas Schrank günstiger. Wahnsinn. Irgendjemand muss den noch aufbauen und wir wissen noch nicht, welches Werkzeug wir dafür brauchen. Ich habe ganz viele Inbusschlüssel. Wenn ihr welche braucht, sagt Bescheid. Ich mache jetzt weiter. Ticket 10-8427. Finanzantrag VKV Mülheim an der Ruhr. Die möchten ganz viele Kommunalwahlflyer machen und haben deshalb einen Finanzantrag in Höhe von 238,24 € gestellt, den wir ihnen bewilligt haben. Dann nochmal Mülheim an der Ruhr. Bastelmaterial. Sie wollen basteln. Das ist total toll. Ein Finanzantrag in Höhe von 4,48 €, den wir Ihnen selbstverständlich bewilligt haben. Genau. Dann VKV Hamm, wenn ich das richtig sehe. Genau. 10-8477, Wahlkampffinanzierung. Die haben 850 € aus ihrem VKV-Budget beantragt. Das haben wir Ihnen bewilligt. Ich krieg langsam Fussel am Mund, glaube ich. So, 10-8605, Finanzantrag VKV Mönchengladbach. Mönchengladbach. 350 € für Popcorn. Juhu. Und Popcorn-Zubehör. Haben wir bewilligt. Genau. Dann Budgetantrag VKV Unna. 375 € für Kommunalwahlflyer. Haben wir angenommen. Ticket 10-8608, Budgetantrag VKV Unna nochmal, 200 € für Streumittel, haben wir ebenfalls angenommen. Beauftragung Verwaltungsteam, genau, Ticket 10-8677, Claudia hat das beantragt und die hat jetzt sich ein Verwaltungsteam oder ihr Verwaltungsteam aufgestockt, um den Babak Tubis, die Kurt Beermann und Bianca Staubitz. Die drei werden jetzt das Verwaltungsteam verstärken. Ja, juhu, ich freue mich. Und Moment. Genau, dann hatten wir einen Nachbeschluss zu einem Antrag, den wir letzte Woche schon in der Sitzung hatten. 10-6299, das war diese Kostenübernahme Forum Bürgerbeteiligung, den hatten wir ja in der Sitzung schon angenommen, den Antrag, hatten das aber nicht formal korrekt gemacht, weil wir keinen bestimmten Betrag da reingeschrieben hatten oder abgestimmt haben. Deshalb habe ich das Ganze nochmal abgestimmen lassen, dass der Vorstand 300 € bereitstellt für zwei Personen für diese Teilnahme. Und außerdem, genau, wurde die Sandra, die ja den Antrag die letzte Woche gestellt hatte, beauftragt, dorthin zu gehen. Und wir werden im Vorfeld der Veranstaltung noch eine zweite Person beauftragen. Die können dann nämlich die Reisekosten abrechnen. Und so müssen wir bei den Reisekosten keinen keinen Betrag erraten, sondern die können das dann einfach einreichen. Den haben wir auch angenommen. Also quasi nur formal. Dann VKV Fürsen, Ticket 10,87,16, 1.650 Euro aus dem VKV-Budget für Wahlplakate und eine Bestellung im Piratenshop. Haben wir auch angenommen. Dann Ticket 10,87,57, ein Finanzantrag des Rheinkreis Neuss. Die möchten nochmal 500 Euro aus ihrem VKV-Budget haben, haben wir ihnen bewilligt. Für Kommunalwahlkampfmaterial, genau. Und Europawahl. Und dann, ein Werbemittel. Moment. Oh, hier ist ein Antrag, den wir noch nicht abgestimmt haben. Wie kommt denn der da rein? Paki, den habe ich gestellt. Hast du den fristgerecht gestellt? Nee, den habe ich gerade erst reinkopiert. Schäm dich. Ich musste die Preise noch ausrechnen und bin vorher einfach nicht dazu gekommen, aber ich plädiere dafür, dass wir den unbedingt noch abstimmen, weil ich jetzt mehrere Anfragen bekomme. Auch von Foti, der hat kein Material für seine Podiumsdiskussion und auch andere Kreise, wo Europa-Veranstaltungen stattfinden. Viele haben irgendwie nicht mitbekommen, dass die KVs den KVs überlassen wird und haben sich darauf verlassen, dass was vom LV kommt. Und jetzt kommen die bei mir an und fragen nach. Und ich würde sagen, wir lassen den ganzen Kram in die Berti liefern und ich kümmere mich dann um die Verteilung. Schäm dich, du hast den Antrag zu spät gestellt und deshalb nach der Frist immer. Maja? Ja. Troll mich nicht. Doch. Nein, ich habe heute nicht so gute Laune wie sonst. Immer. Alles gut. Okay, haben die Kollegen Fragen dazu? Achso, Steffi, du kannst ja weitermachen. Das ist jetzt ein Antrag, den wir behandeln müssen. Umläufe sind durch. Also ja, dann. Können wir den Antrag an die richtige Stelle schreiben, bitte? Weil das ist kein Umlauf. Der steht bei Umläufen und damit falsch im Protokoll. Bitte unter Sonstiges packen, das wäre total lieb. Jo, ich habe den da nur hingestellt, dass ihr den nicht überseht. Ich habe da eine Frage zu, Paki. Jo. Das ist jetzt ein Antrag, der Werbematerial aus LV-Mitteln beschafft. Mhm. Und du würdest dich dann um die Verteilung kümmern. Ja, ich lasse mir gerne helfen. Also wäre natürlich cool, wenn da sich ein paar Leute bereit erklären, gesammelt Sachen mitzunehmen für andere Kreise und Kandidaten. Wir haben ein Budget für den Europawahlkampf. Das haben wir bisher noch nicht angetastet, bis auf, ich glaube, 500 Euro für diese Plakatgeschichte. Und wenn du willst, kannst du mir gerne dabei helfen. Das kann ich gerne machen, aber das ist jetzt nicht meine Frage, sondern meine Frage ist, das ist also für alle Kreise, das wird dann irgendwie so gleichmäßig oder nach einem bestimmten Schlüssel wird das verteilt. Mhm. Was machen wir denn mit den VKVs, die jetzt auf eigene Kosten schon Europawahlkampfmaterial beschafft haben, weil sie wussten, dass wir eigentlich nichts besorgen? Wir haben ja nicht gesagt, dass wir eigentlich nichts besorgen, beziehungsweise haben die ja alle ein Budget extra dafür bekommen. Die bekommen ja Gelder dafür. Ja, also ich glaube nicht, dass die sich ungerecht behandelt fühlen, weil letztendlich, wenn die zusätzlich jetzt noch Material bekommen, tut denen das ja nicht weh. Okay, das ist also einfach ein Schippchen on top. Dann sollten wir das aber dafür auch ein bisschen trommeln, ein bisschen Werbung machen und sagen, Leute, ihr kriegt jetzt noch Europamaterial, verteilt das dann bitte auf den Infoständen. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass ich das dann irgendwann irgendwo wieder in irgendwelchen Kellern finde, wenn das halb vergammelt ist. Das muss dann auch echt unter die Leute. Ja, klar. Also ich würde dann, sobald das eingetroffen ist, beziehungsweise im Vorfeld schon, mich mit den Lagern in Verbindung setzen, den Leuten, die die Lager betreuen, so wie wir das im Bundestagswahlkampf auch gemacht haben, und die dann erstmal anschreiben, dass die Bescheid wissen und dann eine Mail über die NRW-Info schicken mit der Aufschlüsselung, wie viel jeder von dem Material bekommt. Ein Teil davon würde ich halt abknapsen für Foti, Jill und mich zur Verfügung für Podiumsdiskussionen. Okay, hast du da schon was angestoßen? Hast du eine grobe Schätzung, wann das Zeugs vielleicht verfügbar sein könnte? Nee, ich würde jetzt, sobald wir darüber abgestimmt haben und weiß noch nicht, wie viel da jetzt diskutiert wird, mich dann erst mit dem Gordon vom P-Shop in Verbindung setzen und ihn fragen, also der Kram ist, so wie ich das übersehen habe, alles lieferbar vor Ort. Ich denke mal, das wäre in allerspätestens einer Woche da. Okay, das war meine Frage. Das ist also verfügbar, das muss nicht extra für uns gedruckt werden. Alles klar, gut, dann. Ja, nee, das ist da. So, jetzt nochmal kurz auf das Budget eingegangen. Wir haben natürlich nicht ein extra Budget für den Europawahlkampf, für alle, die da irgendwas missverstehen, sondern wir haben ein Budget-Top-Wahlkampf, wo wir gesagt haben, wir legen nicht fest, in welchem Schlüssel das für Europa oder kommunal ausgegeben wird. Wir haben es einfach auf die Kreise verteilt und dementsprechend können da die Gelder verwendet werden. Ja, genau. So, ich habe von meiner Seite keine Fragen, würde den Antrag einfach gern abstimmen. Budgetposten solidarischer Werbemitteltopf und dann mal los, der Jens. Ich bin dagegen. Okay, die Claudia? Ich bin dafür. Daniel? Ich denke. Ich habe nur denke verstanden. War das ja, richtig? Okay, ich bin mir tatsächlich unsicher. So ging es mir auch. Warum? Okay, dann lass uns noch eine Runde diskutieren. Wir haben ja gerade noch eine Diskussion gehabt, da hätte das ja sagen können. Ja, ich muss ja trotzdem entscheiden. Entschuldigung, Jens. Ich finde es schwierig, dass wir unseren eigenen Beschluss konterkarieren. So. Wir haben den Beschluss, was wir damit machen. Du sagst, das Problem ist, dass die Kreise nicht wissen, dass sie das Geld zur Verfügung haben. Dann müsste für mich die richtige Lösung sein, dass wir die Kreise nochmal darüber informieren, dass sie das Budget haben. Ich kenne auch diverse Kreise, die sagen, sie wollen gar nicht das Europawahlzeugs haben, das beim Bund zur Verfügung steht. Und wir haben den Beschluss ja damals aus einem bestimmten Grund gefällt. Richtig. Und ich verstehe es, dass du sagst, du gehst zur Podiumsdiskussion und hast nichts. Das verstehe ich. Dann lass uns doch irgendwie einen geringeren Satz als das für die Podiumsdiskussion holen, damit unsere Kandidaten Zeugs davon bekommen. Wobei unsere Kandidaten ist auch wieder relativ, weil das ist ja eher eine Bundesnummer. Aber nichtsdestotrotz, damit ihr drei so ein Handset habt, was ihr immer mitnehmen könnt, ich würde gern bei dem Kreisbeschluss bleiben. Also wir haben den Kreisen das freigegeben zu entscheiden, was sie davon für Europa und was sie davon für die Kommunalwahl brauchen. Und ich würde es nur ungern ohne Not ändern. Ja, würdet ihr denn was dagegen haben, wenn ich die Zahlen einfach halbiere? Dann haben wir einen Gesamtbetrag von 1.000 Euro und das reicht halt aus, um auch noch Veranstaltungen mal eben spontan zu bespaßen mit Material. Ja, mach mal. Ich mache den Vorschlag, wie du sagst, es zu halbieren und das dann auch nicht automatisch konsequent auf alle Kreise zu verteilen, sondern es dann zentral zu lagern, auf Abruf. Wer etwas davon haben will, der soll uns ansprechen. Das ist ein solidarischer Zuschlag des Landesverbandes für diejenigen KVs und VKVs, die es möchten. Die es nicht möchten, nehmen es nicht in Anspruch. Die Summe von 1.000 Euro wäre dann ja nun auch nicht so gewaltig. Wir bestellen es zentral und wenn sich dann rausstellen sollte, das geht weg wie geschnitten Brot, dann müssen wir vielleicht noch mal was nachordern. Ja, das ist genau das, ja, verhindern. Die Claudia wollte auch noch was einwerfen. Also mit dem Zentrallagern, das ist ein ganz großes Problem hier nach OWL hoch. Ich bin ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Ich habe halt auf diesen Beschluss verwiesen. Und wenn das Zeug komplett nur in der Berti lagert, kriegen wir es hier nicht hoch. Ja, und das Ding ist, wenn dann irgendwie 2 Wochen vor der Wahl, also ich meine, das sind ja jetzt nur noch 4 Wochen, dann nochmal Leute ankommen und sagen, sie wollen was haben, kann es passieren, dass wir dann eine Woche vor der Wahl den Kram vor Ort haben. Und das finde ich halt so knapp. Aber ich verstehe den Einwand von Jens. Ich wollte eigentlich auch keinen großen Batzen da bestellen. Hab's jetzt ein bisschen weiter gefasst, weil die Preise natürlich günstiger werden. Aber wir können das natürlich auch runterschrauben. Keine Frage. Und da muss ich sagen, finde ich halbieren noch fast zu viel, wenn wir nur davon sprechen, dass wir es eigentlich nur für die Kandidaten haben wollen. Und da fallen mir jetzt spontan nicht so viele in NRW ein. Na, drei. Ja. Also eigentlich vier, aber Jens Seitenbusch hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Ja, eben. Und da so viel, also so viel Stück nur für drei, überlegt mal, wie viel ihr da raushauen wollt. Also das ist echt ein bisschen too much. Also ich würde es mindestens vierteln. Also wenn wir sagen, nur für die Kandidaten, dann schließe ich mich Steffi an. Wenn wir sagen, wir stellen es in Kreisen zur Verfügung, dann halbieren, okay, aber dann bitte auch verteilen auf die einzelnen Lager, weil sonst lagert das ganze zentral in Düsseldorf und die in Anführungsstrichen Randgebiete, wo ich nun mal auch zugehöre, die gehen dann komplett leer aus. Ja, und da haben wir halt unseren Beschluss und haben eben gesagt, dass die da über ihre Gelder was bestellen können und wir wollten nicht vorgeben, ob Europa- und Kommunalwahlkampf und mal ganz ehrlich, den Topf, den wir da haben, der steht den Kreisen zu. Alles andere geht aus den restlichen 30%, die wir eben nicht für Wahlkampf genommen haben. Ne? Das ist schon klar an der Stelle. Ja, wir haben ja auch, also der Topf wird ja auch schon in Anspruch genommen von den Kreisen. Also wir haben da ja diverse VKV-Beschlüsse gehabt, wo genau das schon abgerufen wurde. Dann einfach sagen, könnt ihr doch nicht, ist ein bisschen schwierig. Ja, die andere Sache ist, die kam ja auch gerade schon bestellt mit 10.000 Flyern, kommst du bei 50 Kreisen auch nicht weiter. Und bei allem anderen, ich meine, selbst wenn wir das vierteln, haben wir 2.500 Flyer. Wie viel Podiumsdiskussionen macht ihr eigentlich als Europakandidaten und wie viele Leute kommen denn da? Na, da legst du ja aus. Das ist ja nicht so, dass du da 5 oder so hinlegst, das bringt ja nichts. Nee, aber selbst wenn du da 100 hinlegst, überleg mal, auf wie viel Diskussionen du gehen musst, wo du dann 100 Flyer auslegst. Also ich kenne den Terminkalender von Foti und der ist fast durchgehend unterwegs. Bei Gilles sind es die Wochenenden, bei mir sind es die Wochenenden, das sind nicht nur Podiumsdiskussionen, das sind Infostände, das sind auch Diskussionsrunden, wo man jetzt nicht mit auf der Bühne steht, das sind Gespräche auf der Straße, einfach wenn du unterwegs bist, du kommst mit Leuten ins Gespräch und musst die Dinger verteilen und da sind 100 Stück, 500 Stück sind da schnell weg. Also das sind meine Erfahrungen aus dem Bundestagswahlkampf. Aber wie gesagt, also mit der Hälfte glaube ich gut, dass die Kandidaten dicke bedient wären und man könnte eben noch an einzelne Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen was mitgeben. Gibt der Bund euch gar nichts, den Kandidaten? Gibt es null Unterstützung aus dem Bund für den Europawahlkampf? Doch, aber der ist hauptsächlich der ist eigentlich nur für Reisekosten, weil das Haupt, der Hauptposten ist. Und damit sind die Kandidaten noch nicht mal, ich sag mal, so stark unterstützt, dass sie alles bezahlt bekommen. Also ich zum Beispiel krieg eine Unterstützung von 500 Euro, was eigentlich ein Witz ist. Damit fährst du zweimal rum irgendwo mit dem Zug oder mit dem Auto und dann ist das weg. Ja, lass uns bei dem Antrag bleiben. Ja, wie gesagt, ich kann denen auch schnell helfen. Ich rechne das schnell aus und schreib's rein. Also ich bin für ein Viertel. Vielleicht machen wir zwei Anträge, stimmen die beiden ab und schauen, welcher dann angenommen wird. Okay, dann schreibe ich das mal eben, warte. Sollen wir in der Zeit die anderen sonstigen Anträge schon mal machen? Klar, gerne. Ich finde die Hälfte ja okay. Bricht bei euch jetzt das Pad auch ab oder ist das nur so vereinzelt? Okay. Ja, wir können ja auch, bevor der Paki jetzt beide abfragt, ein Meinungsbild sagen, wenn jetzt alle für die Hälfte sind und keiner für ein Viertel, dann braucht er sich nicht da krumm zu rechnen und schreiben. Also, halber Antrag. Ich wäre dafür. Komm, Jens. Ja, Dieter. Ich bin für ein Viertel. Claudia. Die Hälfte. Ein Viertel, Frau Meier. Nimm mal, Moment, Hälfte, ja, Hälfte. Paki ist eh für die Hälfte. Steierrabe hat was gesagt. Ich war die Hälfte. Ja, alle Hälfte, zweimal Viertel. Paki, den Antrag mit dem Viertel kannst du dir schenken. Jo, bin schon dabei. Jo, können wir irgendwie gucken, dass wir das Pad wieder richtig ins Laufen kriegen? Wie willst du da gucken? Wir könnten dann in das andere Pad gehen und da weitermachen einfach. Ich hab's gerade überall gepostet. Ah, okay. Jo, hervorragend. Großartig. Wir haben einfach zu viel drinstehen. So, ja, wir müssen mal gucken, umgerechnet. Seid ihr jetzt schon in einem anderen Pad, oder? Ja. Zeile? Ja, da steht der neue Antrag natürlich noch nicht drin. Im neuen Pad wären wir jetzt bei Sonstiges in Zeile 948. Hä? Okay. Hey, da steht ja gar nicht. Ach da, sonstige steht. Da, jetzt kommt er. Ja, also Pakis anderer steht da natürlich noch nicht drin. Doch, jetzt ist er drin. Also der alte zumindest. Jetzt habe ich das andere zugemacht. Warte mal. Ja, wir können ja einfach hier die Hälfte überall reinschreiben, oder? Spinnt also ich habe den gerade ganz frisch rauskopiert. Ja, wir liegen hier bei 1010 Euro. Ja, genau, das ist der. Ja, steht. Gut. Noch was mit den Staffelpreisen umrechnen. Ja, Staffelpreise haben wir ja dann nicht mehr. Das ist ja dann... Ja, dann müsste es ja teurer werden. Weil bei den Anzahlen, also 5000 Kaperbriefe auf 50 Kreise, das, ja, ich weiß nicht. Paki, du hast aber jetzt die Staffelpreise von 2000, also von der hohen Stückzahl einfach halbiert, oder? Ja, ich guck gerade. Das müsste passen. Also beim Kaperbrief passt. Bei den Flyern, ja, sind es 2500, ist genau der Preis, 360. 180 steht hier, hm? Ja, ja, das ist ab 25 Paketen, 100 Stück. Und beim Programm gibt es eh keine Staffelung, also 108 Euro für 500 Stück. Programm habe ich 540 Euro hier stehen. Ja, genau. 5 mal 108 sind 540. Gut. Gesamtbetracht 1010. Mhm. Topf, solidarischer Werbemitteltopf. Nicht das, was wir bisher für den Wahlkampf beschlossen haben. Laufzeit. Und dann können wir losstimmen. Ich fange gerne an, ich bin dagegen. Der Stahlrabe. Ich bin dafür. Der Paki. Dafür. Frau Meier. Ja. Daniel. Dafür. Claudia. Dafür. Der Ballerstedt. Immer noch dagegen. Wundervoll, dann ist der Antrag angenommen. Mit zwei Gegenstimmen. Dann haben wir jetzt als nächstes Thema die Schiedsgerichtsmarina. Das ist das Ticket 100286 vom Milano, der das BSG-Rundschreiben für den LAFO zur Kenntnisnahme in unsere Sitzung gepostet hat. Ich fange mal mit dem Schreiben an. Hallo, liebes Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen. Wie ihr eventuell schon am Rande mitbekommen habt, möchten wir in diesem Jahr eine Konferenz aller Schiedsrichter der Partei, eine Schiedsgerichtsmarina, organisieren. Jetzt brauchen wir eure Mithilfe. Auf dieser Konferenz sollen Vorträge, Workshops, Barcamps und dergleichen zu Themen stattfinden, die die Parteischiedsgerichte betreffen. Die Bandbreite soll von einem grundlegenden How-to-Schiedsgericht bis hin zur detaillierten zu detaillierten Rechtsdiskursen reichen. Ein genauer Veranstaltungstermin steht noch nicht fest. Als Veranstaltungsort setzen wir aktuell auf Kassel, da uns dort auch das Marina Kassel-Team zur Verfügung stehen würde. Der Bundesvorstand hat mittlerweile Zustimmung signalisiert, hat aber kein Interesse, die Kosten alleine zu tragen. Wir würden daher ein Kostenverteilungsmodell ähnlich der Marina Kassel vorschlagen. Jeder Verband trägt die Reisekosten seiner Teilnehmer und ein 1/17 der Veranstaltungskosten. Wir rechnen aktuell mit Veranstaltungskosten von 6.000 bis 8.000 Euro insgesamt, inklusive Übernachtung Freitag bis Sonntag und Essen am Samstag und Sonntag. Also grob 350 bis 470 Euro pro LV ohne Reisekosten. Wie könnt ihr also helfen? Schickt uns eine Mail an. Schiedsgericht-koordination@lists.piratenpartei.de und lasst uns wissen, habt ihr Interesse, findet ihr die Idee gut oder seid ihr total dagegen? Welche Themen würden euch brennend interessieren? Habt ihr Vorschläge für Referenten? Wir werden zum Planungsstand auf der Schiedsgericht-Koordinationsliste informieren. Hier ein Link zur Liste. Wenn ihr uns so richtig helfen wollt, dann könnt ihr euren Landesvorstand schon mal vorwarnen, das sind wir jetzt, und sogar dort vorab ein Budget beantragen, das ist noch nicht passiert. Sagt uns in dem Fall bitte auf schiedsgericht@piratenpartei.de Bescheid, damit wir die Vorstände nicht unnötig zuspammen. Sobald wir etwas mehr über das allgemeine Interesse und damit die zu erwartende Beteiligung wissen, einen Veranstaltungstermin haben und die Kosten genau abschätzen können, melden wir uns wieder. Beste Grüße. Bla bla bla. Ja, wundervoll. Also ich... möchte erstmal hören, was meine Kollegen sagen und dann verrate ich euch meine Meinung. Ja, dann sag ich was. Go, go, go. Das würde unser Veranstaltungsbudget ganz schön beanspruchen, oder? Ja, Moment, sollen wir die 6.000 bis 8.000 Euro komplett in NRW bezahlen oder was? Nein. Nein. Habt ihr denn nicht zugehört? Es geht um 350 bis 750 Euro pro LV plus Reisekosten für die Teilnehmer. Dann wiederhole ich, go, go, go. Maja? Also der Jens fasst sich sehr kurz und die Maja und der Paki auch. Ich finde den Antrag grandios, kann das nur unterstützen. Ich glaube, Schiedsgericht kann da die Unterstützung gut vertragen. Ich finde das klasse, dass der Bund das übernimmt und unterstütze das. Wird auch an der Stelle das Ganze vielleicht irgendwie unterstützen wollen, um dem Schiedsgericht zu helfen. um da mal einen Antrag zu formulieren aus dem Vorstand vielleicht. Findet sich da ein Freiwilliger, der bei uns im Vorstand das übernehmen möchte? Also ich finde die Idee eigentlich auch sehr gut, muss aber sagen, das ist relativ viel Geld und dann würde ich gerne, wenn dieser Antrag als Finanzantrag gestellt wird, hätte ich gerne doch ein bisschen aufgeschlüsselt, wie diese Kosten zustande kommen. Ich möchte gerne wissen, was da wirklich passiert. Also wie die Kosten zustande kommen, steht eigentlich schon drin. Das ist auch ganz klar ähnlich wie bei der Marina Kassel. Da sind die Übernachtungen in der Jugendherberge eben drin in Kassel. Und das Essen, was wirklich sehr günstig gehalten wird, meistens auch so schmeckt leider, aber man kann das Wochenende damit überleben. Und das beinhaltet die Kosten. Da sind diverse Räume vor Ort, wo dann eben die Slots, die dann da noch geplant werden sollen, eben abgehalten werden. Ich denke, ein Hauthu-Landesschiedsgericht tut allen gut. Und da ein bisschen Wissen zu streuen und die Schiedsgerichte entsprechend zu schulen, ist schon vonnöten. Wie viele Personen schicken wir denn dann da? Unser ganzes Schiedsgericht. Ja, was mich da interessiert, ich sehe gerade, Melano ist schon im Sprechenraum. Es macht natürlich Sinn, das mit den Leuten zu machen, die sich auch vorstellen können, weiter und längere Zeit im Schiedsgericht zu arbeiten. Wenn die jetzt sagen, im August, September, wenn der neue LAFO und wahrscheinlich auch das Schiedsgericht neu gewählt wird, bin ich raus. Weiß ich nicht, ob wir dafür das Geld übrig haben, um dann für die 4 Monate dann noch eine Schulung für jemanden zu bezahlen. Insofern würde ich mich gerne mit den einzelnen Leuten dann nochmal in Verbindung setzen, zu fragen, ob das für die in Frage kommt. Und da gebe ich Stahlrabe recht, wenn er sagt, so ein genaueres Programm oder was da passiert, fände ich auch ganz interessant. Das würde ich aber jetzt nicht davon abhängig machen. Ich würde dazu noch ergänzen, dass wir dringend eine Schulung der Schiedsgerichte brauchen. Und das haben die mir auch in Gesprächen immer wieder gesagt. Von daher finde ich das eine super Sache. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen, auf die Sache langfristig. Klar ist das immer gut, wenn die Leute das länger als bis zur nächsten Wahl machen wollen, was uns aber nicht garantiert, dass sie dann beim nächsten Mal auch gewählt werden. Das ist das eine. Zum anderen würde ich das in jedem Falle unterstützen, wenn denn da wer hin möchte, das auch zu tun, weil die immerhin das Knowledge mitbringen und das an die anderen eben weitergeben können und verteilen, auch wenn sie vielleicht nicht gewählt werden oder nicht weitermachen wollen. So können sie doch die Informationen immerhin übergeben. Ähnlich ist das ja bei den Vorstandsmarinas oder bei den Verwaltungstreffen. Gibt es denn schon einen geplanten Termin? Genau, Termin. Wenn das eh nach, weiß ich nicht, im September ist oder so, dann ist das ohnehin das neue Schiedsgericht, was da anreist. Nein, es ist ja hier noch kein Termin. Und es ist ja eine Koordinationsliste fürs Schiedsgericht, wo man sich anmelden kann und dann auch zum Planungsstand informiert wird. Beziehungsweise, wenn wir eine Mail an schiedsgericht@piratenpartei schicken, werden die Vorstände, wie ja eben bereits erwähnt, informiert. Wir könnten natürlich auch den Melano, der da unten im Sprechenraum ist, fragen, ob da schon weitere Planungen gemacht sind und ob es schon bekannt ist, wann das sein soll. Genau, Melano, hau mal raus. Gut, erstmal danke. Tatsächlich, ihr könnt euch etwas Zeit lassen. Es ist nämlich so, der Markus Gerste ist von der Orga abgesprungen, schon vor einiger Zeit, und das Ganze ist so dermaßen ins Stocken gekommen, weil das Bundesschiedsgericht dermaßen derzeit mit Fällen überfüllt ist, dass das Ganze so dermaßen ins Stocken gekommen ist, dass es wahrscheinlich ist, dass wir wahrscheinlich hier in NRW ein neues Schiedsgericht haben, bevor die Marina so ins Rollen kommt, dass auch eine Planung dahinter steht und auch ein Termin feststehen wird. Ja, wundervoll. Also das ist jetzt, zumindest jetzt, nichts Akutes mehr. Ich könnte euch natürlich sagen, wir haben damals untereinander natürlich gesprochen. Also wir 5 Richter wären zur damaligen Zeit bereit gewesen, weil es hieß irgendwann mal damals, eventuell April, Mai soll die Marina stattfinden. Das können wir jetzt erstmal streichen. Wie gesagt, also es ist höchstwahrscheinlich, bevor ein Marina-Termin feststeht, haben wir hier in NRW ein neues Schiedsgericht. Nur mal so am Rande, ich lese da im Moment noch gar keinen Antrag oder sonst was raus, sondern erstmal nur eine Anfrage, ob denn bei uns im Landesverband überhaupt Interesse daran bestände. Ja, richtig. Ja, es ist ja auch erstmal nur eine Info, dass sowas überhaupt irgendwie mal stattfinden soll. Richtig, das haben wir einfach so an den LAFO einfach so mal weitergegeben. Und mehr haben bis jetzt die Schiedsrichter auch noch gar nicht bekommen. Also das ist, ihr seid auf dem gleichen Stand wie eigentlich wir auch. Sollen wir mal ein Meinungsbild machen? Wozu? Damit der Melano mitnehmen kann, ob das positiv oder negativ genommen wird von uns. Okay, findet es irgendjemand doof? Nein, wir finden es lustig. Meinungsbild positiv. Also bitte schick eine E-Mail für uns, Melano, an schiedsgericht@ und sag, die sollen uns auf dem Laufenden halten. Werde ich gerne machen. Großartig, vielen Dank. Danke euch auch. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wir haben als nächstes die Landesgeschäftsstelle. Der Stahlrabe möchte was erzählen. Oh je. Ja, eigentlich will ich gar nicht so viel erzählen, sondern ich würde gerne die anwesenden Zuhörer mal hier ein bisschen zum Diskurs bitten. Und zwar, wir haben ein Budget für eine Landesgeschäftsstelle in unserem Budgetplan, sowieso. Und wir haben eine derzeit erstmal gültige Kündigung unserer Wahlkampfzentrale Berti in der Suidbertusstraße zum 31.05. Jetzt gibt es Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass es wohl möglich sein könnte, diese Berti noch einen weiteren Monat zu verlängern. Die Konditionen dazu liegen uns vor, die habe ich jetzt noch nicht bewertet. Also ich kenne die, aber ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet, ob das sinnvoll ist. Im Bereich Düsseldorf ist auch aufgerufen worden, schon mal die Äuglein offen zu halten, ob möglicherweise irgendwelche Objekte in Frage kommen, die irgendjemand kennt. Und in der Tat, ein sehr fleißiger Pirat hat Objekte anzubieten, die für uns in Frage kämen. Da bin ich dran, warte darauf, dass ich da ein paar harte Fakten für bekomme und würde mir diese gerne möglichst schnell angucken, damit wir schauen können, ob die für uns überhaupt in Frage kommen. So, und jetzt meine Frage mal an alle. Abgesehen von den harten Fakten, die sowieso schon definiert sind, was Größe angeht, beispielsweise wer da Mieter sein könnte und dergleichen, wüsste ich gerne mal, habt ihr irgendeine Meinung dazu, was diese Landesgeschäftsstelle leisten soll? Und vor allem, ich persönlich möchte die so schnell wie möglich umsetzen. Ich möchte diese Berti eigentlich nicht nochmal verlängern. Das würde aber bedeuten, dass wir die Berti innerhalb des Mais räumen müssen, dann vielleicht einen Mietvertrag zum 1.5. in der neuen LGS aufsetzen würden. Dann hätten wir einen Monat für den Umzug und dann würde der Umzug in den Wahlkampf fallen. Ist mir völlig klar. Es gibt Stimmen, die sagen, das gibt ein Motivationsproblem. Ich habe eigentlich eher die Befürchtung oder die Vermutung, wenn die Kommunalwahl erstmal durch ist, dann werden sehr viele Piraten kommunal etwas anderes zu tun haben, als um sich um sowas zu kümmern. Da sehe ich also eher das Motivationsproblem. Ich würde das gerne im Mai durchziehen, wenn irgendwie möglich. Und da hätte ich gerne eure Meinungen zu. Ich denke mal, weiter in den Zuhören, in den Sprechenraum. Ne? Ich glaube, du solltest dazu sagen, du hättest gern die Meinung von Basis. Basis, die Basis ist jetzt gefragt. Ich möchte von der Basis wissen, was sie davon halten, noch im Wahlkampf diese Zentrale umzuziehen. Und ich möchte von der Basis wissen, was sie so emotional mit dem Begriff Landesgeschäftsstelle verbinden, was sie sich darunter vorstellen würden. Jeden Tag Freibier für alle, immer besetzt für einen Kaffee oder sonst irgendetwas. Hallo Vorstand, hier ist die Basis. Ich habe gerade keine inhaltlichen Vorstellungen, aber wenn das jetzt tatsächlich noch im Wahlkampf passieren soll, müsstet ihr da massiv trommeln, dass tatsächlich Leute helfen, weil wir in Düsseldorf jetzt sehr ausgelastet sind. Also wir haben hier wirklich nicht viele Aktive, die Wahlkampf machen. Und ich erinnere mich dran, wie es war, als wir die Berti eingerichtet haben. Also da haben wir im Prinzip auch meistens mit der gleichen Handvoll Leute das ganze Zeug hochgeschleppt und so. Also wenn das ähnlich ablaufen wird, denke ich zwar, dass unser KV da auch ordentlich mit anpacken wird, aber wäre es massiv blöd, wenn es in die Wahlkampfzeit reinfällt, weil wir da vor allem die Wochenenden alle zugepackt haben mit Aktionen. Ja, das ist ein großes Argument. Ich trommel ja schon. Ich habe mich auch schon umgehört. Ich habe auch diverse Zusagen. Ich habe natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch an Kritik gehört. Die Frage ist, wird das im Juni besser bei euch? Natürlich, die Wochenenden sind dann nicht mehr zu, aber ihr werdet kommunal relativ viel zu tun haben. Und vielleicht hat auch der eine oder andere nach dem Europa- und Kommunalwahlkampf einfach keinen Bock mehr. Ja klar, es ist ja auch das Worst-Case-Modell, dass das irgendwie an uns hängen bleibt, weil wir nun mal da wohnen. Nur im Mai sind die Wochenenden halt definitiv verplant und wird es dann wahrscheinlich schwieriger, da noch zu rödeln. Also darum hatten wir ja für den Ursprung des Ganzen ja auch gesagt, dass wir die Berti bis Ende Juni noch halten wollten. So war ja ursprünglich der Mietvertrag angedacht. Jetzt hat sich das alles ja ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz halte ich das nicht für so ganz sinnig, an der Variante erstmal festzuhalten, weil wir haben schon Ende April und da jetzt hoppla hopp irgendwelche Leute zu finden, die da jetzt auf den Straßen stehen, jedes Wochenende und Wahlkampf machen. Wer soll da kommen? Ganz im Ernst, da kommt nicht eine Maus, also vielleicht eine, die da keinen Bock hat, sich irgendwo auf den Infostand zu stellen und der Rest macht Wahlkampf. Lasst uns das nicht übers Knie brechen, das ist nicht notwendig. Ich finde die Berti jetzt auch nicht pralle, aber so viele Leute kommen da nicht hin. Und lasst uns bitte in Ruhe aussuchen und in Ruhe dann Menschen zusammentrommeln, einen Termin finden, wo wir das alles umziehen können. Wir kriegen das nicht in 4 Wochen gestemmt, das ist absolut illusorisch. Seltsamerweise, alle Leute, die ich frage, sagen immer, raus, so schnell wie möglich. Das ist natürlich unkonkret. Wenn du dann natürlich fragst, na gut, dann machen wir es an dem und dem Wochenende, sieht es vielleicht wieder anders aus. Aber die meisten Leute sagen, weg da. Dann würde ich die Leute, die sagen, weg da, so schnell wie möglich, aber auch gleich zwangsverpflichten, dass sie helfen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, danke. Ich habe mal einen Versuch eines praktischen Vorschlags. Ganz häufig ist der Zeitpunkt des Umzugs ja auch maßgeblich davon abhängig, ob man ein passendes Objekt gefunden hat. Ich würde das jetzt also gar nicht so krass machen. Ich würde sagen, wir suchen für den Termin Ende Mai ein Objekt. Wenn wir eins finden, das so gut ist, dass wir sagen, wir möchten uns das nicht entgehen lassen, dann finden wir auch Leute, die uns beim Umziehen helfen. Wenn wir keins finden, das so toll ist, hat sich das erübrigt, dann brauchen wir länger. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir suchen gezielt erstmal oder primär für den 1.6., dann müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wir müssen die Berti verlängern, weil wir können keinen punktgenauen Umzug hinkriegen. Wir brauchen eine Überschneidungsphase, wir müssen einen Monat doppelt bezahlen. Ja, dann mag dem so sein im Zweifelsfall, aber sagen wir nichts haben, können wir auch schlecht planen, ne? Also ich würde tatsächlich zum Ende Mai suchen, wenn wir da jetzt, wie ich es eben gesagt habe, wenn wir zu Ende Mai so ein grandioses Objekt finden, dann, dass wir da umziehen müssen, dann kriegen wir das auch irgendwie gestemmt. So. Aber wann der Umzugszeitpunkt ist, hängt doch auch total davon ab, ob wir was Anständiges finden. Klar, aber die Frage ist, reiße ich mir jetzt ein Bein aus, um möglichst schnell noch was zu finden, oder lasse ich mir jetzt erstmal Zeit? Du reißt den Bein aus, um was wirklich Tolles zu finden. Und auch wenn wir es nicht zu Ende Mai, sondern zu Ende Juni machen, ist das trotzdem noch Bein ausreißen. Wir wollen ein anständiges Objekt in Düsseldorf finden. Okay. Also das von mir nicht... aus, hau rein. Ja, das waren jetzt nicht so viele Rückmeldungen. Vielleicht kann man das mal nochmal auf irgendwelchen Listen diskutieren. Jetzt zu Frage 2. Vielleicht kommt da ja irgendwie eine Antwort. Was erwartet ihr emotional von diesem Ding? Jetzt mal abgesehen von Größe, von Lage, von Verkehrsanbindung, das ist alles klar. Aber was soll das Ding für uns bedeuten, repräsentieren? Komm, Kinas, da sind so viele Zuhörer da. Sagt mal was. Was erwartet ihr euch von einer Landesgeschäftsstelle oder erhofft? Dem Bürger zu zeigen, dass wir da sind, dass wir präsent sind, eine Anlaufstelle zu haben, dass einfach mal jemand fragen kann. Wer ist der Bürger? Das fragst du mich jetzt nicht im Ernst. Die Frage zielt auf was ganz, ganz Spezielles. Ja, jetzt kommen wir nicht mit Definitionskackscheiß, damit Menschen halt vorbeikommen. Nein, die Frage ist zum Beispiel, wie soll die Lage sein? Welche Leute wollen wir ansprechen? Wir müssen uns natürlich, ich sag mal, wenn wir irgendwo ein tolles Objekt finden, weil es gerade besonders billig ist und das ist irgendwo im Bankenviertel, dann werden wir das wahrscheinlich trotzdem nicht nehmen, weil das ist nicht unsere Ziellage. Nur mal als Beispiel. Und können wir auch nicht bezahlen. Na, davon jetzt mal abgesehen, ja, aber auch das, genau. Ich hatte dir also, ja da schon mal was zu gesagt. Ich sag's hier auch nochmal, ein Teilauftrag einer Landesgeschäftsstelle ist für mich Repräsentation, ja. Und die Lage und was weiß ich, hängt total vom Objekt ab. So, wenn das Objekt super geil ist, bin ich dazu bereit, eine schlechtere Lage in Kauf zu nehmen. Wenn die Lage super geil ist, Also wenn das wirklich alles erfüllt, was wir brauchen und eine tolle Lage ist, bin ich bereit, ein schlechteres Objekt zu nehmen. Das hängt total vom Objekt ab und kann man meiner Meinung nach gar nicht so pauschal beantworten. Also ich sag mal, was wir in Krefeld haben, und das ist ja immerhin auch ein Satellit, der liegt an der Hauptverkehrsstraße, da fährt die Straßenbahn dran vorbei, da fährt ganz viel Berufsverkehr dran vorbei, da sind Diskotheken in der Gegend, da kommen furchtbar viele Leute vorbei. Das ist aber von Krefeld her echt eine schlechte Gegend. Gegenüber ist Rotlichtmilieu, Bordelle, Wohngegend ist da auch eine der übleren eher. Also die Frauen in Krefeld, die da abends schon mal Dienst haben, alleine im Satelliten, die schließen da auch gern schon mal die Tür ab. Das ist denen alles nicht so geheuer. Also es ist nicht die schönste Gegend. Und dennoch finde ich das für uns eine super Lage, weil es einfach günstig ist und wir präsent sind. Man sieht uns von allen Stellen und Seiten und wir bekommen da auch regen Zulauf. Also sowas kann ich mir für Düsseldorf halt auch sehr gut vorstellen. Und das muss dann nicht die Premium-Gegend sein. Überhaupt nicht. Plus eins. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass aus dem Publikum so gar nichts kommt. Da hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Es ist kein Popcorn-Thema. Gero, leg los. Ja, da es dann im Chat anscheinend immer noch nicht wahrgenommen worden ist, ich habe das eben schon mal geschrieben, ich halte eine Landesgeschäftsstelle nicht für eilig. Die ist nice to have und können wir auch gerne angesichts unserer Parteigröße haben. Das wäre angemessen. Die ist als Wahlkampfmittel völlig ungeeignet. Wie viele Leute oder wie viele Wähler schauen in der Berti vorbei? Wie viele würden das gerne, wenn sie besetzt wäre, muss ich, glaube ich, besser fragen. Ich halte so eine Geschäftsstelle eher für ein Repräsentationsmittel, wenn mal jemand anfragt, wo kann ich was kriegen, dass man dann einen Termin vereinbart, da haben wir Material liegen, da können sie es abholen oder da können wir ein Interview machen, solche Dinge. Dafür ist die da. Und da muss ich dann Steffi ein bisschen widersprechen. Da hilft das dann in der Schmuddelgegend nicht. Ich würde Repräsentation in dieser Geschäftsstelle für das Land für wichtiger halten, als dass irgendwer mal vorbeiläuft. Ja, also da stimme ich dir zu. Für den Wahlkampf ist das Ding eigentlich nicht gedacht. Das war die Berti, das war die Wahlkampfzentrale. Das war so gedacht, dass da auch unsere Telefonzentrale ist und dergleichen. Dieses Ding ist dann natürlich langfristig ausgelegt. Das, ich gehe mal davon aus, das werden wir dann für 3 Jahre mieten erstmal. Hallo, guten Abend. Ich habe nur eine Frage. Gibt es eine Pflicht in Heft, wo drauf steht, was das sein sollte? Wie viel Quadratmeter, was es soll kosten? Was muss denn machen, diese Zentrale? Wir sind jetzt hier als Gäste, wir hören zu. Ihr erwartet von uns Stellungnahmen. Nur bis jetzt habe ich nie irgendwo gesehen, welche Voraussetzungen muss so ein Objekt haben und sowas. Das wollen wir ja gerade von euch wissen, was ihr euch für Voraussetzungen wünschen würdet. Nee, Jens, wir haben ja schon Voraussetzungen grob festgelegt für die LGS, nach denen wir momentan vorgehen. Vielleicht können wir die ja auch einfach mal weitergeben. Ich finde die Frage gar nicht mal unberechtigt. Das können wir sehr gerne machen. Es ist natürlich auch toll, wenn wir diese Fakten, diese Minimumanforderungen, die wir haben, wenn wir die rausgeben und andere Leute gucken weiter danach. Das war jetzt aber gar nicht so die Zielrichtung meiner Frage jetzt. Wir können das natürlich trotzdem gerne tun, gar keine Frage. Ja, wir schreiben das mal zusammen. Das ist jetzt etwas schwierig, das hier so ad hoc zu machen, weil es sind schon etliche Punkte, die da zusammengekommen sind, wie zum Beispiel Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, möglicherweise Barrierefreiheit, Sichtbarkeit an der Autostraße, nicht allzu weit weg vom Landtag, so und so viele abschließbare Räume, so und so viel Lagerfläche. Also das spielte alles mit rein. Und das Gesamtbudget natürlich, das müssen wir auch im Blick behalten. Das würde ich dann aber nochmal gesondert machen. Die Frage ging jetzt eher so ein bisschen, was ihr euch emotional davon erhofft. Ich glaube, oder ich wage einfach mal zu behaupten, dass die meisten sich da überhaupt noch keine großen Gedanken drüber gemacht haben. Das ist für viele wahrscheinlich im Moment einfach noch ein sehr abstraktes Konstrukt, was dann irgendwann demnächst mal kommt. Und der Kopf ist einfach im Moment mit dem Wahlkampf voll. Dann machen wir das doch so. Ich bringe das irgendwann nochmal auf die TU. Wir machen es so, wie der Jens auch gesagt hat. Ich gucke, vielleicht fällt uns etwas total Tolles direkt vor die Füße. Und dann gucken wir nochmal weiter. Ansonsten peilen wir mal Ende Mai oder vielleicht sogar den Juni an und versuchen, das Optimale rauszuholen, was rauszuholen ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in der TU für heute weiter. Okay. Dann darf jetzt einfach mal die Claudia loslegen, die zu ihren Infoständen was sagen möchte. Ja, nicht zu meinen, es geht generell. Ich weiß. Aus Versicherungsgründen müssen ja normalerweise Infostände im Wiki eingetragen werden. Das ist im Moment defekt seit dem Wiki-Update. Das heißt, wenn ihr Infostände etc. habt, Veranstaltungen, bitte eine kurze Mail an vorstand@, damit seid ihr eurer Meldepflicht danach gekommen. Einfach nur nochmal, weil ich ein paar Mal auch danach gefragt worden bin, was denn jetzt da zu tun ist, und schmelze das Ganze einfach direkt an den Vorstand. Und wir wissen von dem Problem, wir bemühen uns um Abhilfe. Ich bin heute immer ganz kurz und knapp in meinen Themen. Finde ich gut, so kommen wir schnell voran. Dann habe ich hier noch unter Sonstiges stehen, es geht um den ABPT, Busbedarfsabfrage. Wer hat das Thema eingetragen? Ich war's. Leg los, Maja. Genau, ja, ihr habt bestimmt gestern Abend alle Post gekriegt, oder zumindest Mail. Wir machen jetzt, oder ich und der Utzer planen ja so ein bisschen den ABPT-Bus und haben jetzt eine Bedarfsabfrage gemacht, wer denn alles in einem Bus mitfahren möchte. Denn erst wenn wir wissen, wer alles da mitfahren möchte, können wir dann auch, oder wissen wir dann auch, ja, wie viele Busse wir brauchen, was für einen großen Bus wir brauchen und so weiter. Und wo der herfahren muss im besten Falle. Genau, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Also, wer in einem Bus mitfahren möchte und idealerweise auch noch bereit ist zu spenden, der schreibt eine, oder wie auch in dieser Rundmail an alle, gestern Abend angegeben, schreibt eine Mail an bus@piratenpartei-nrw.de. Und sagt, hallo, ich Name möchte von Stadt mit nach Halle fahren und bin eventuell auch bereit zu spenden, ja oder nein. Gerne ja. Man darf auch spenden, aber darüber müssen wir uns dann später, wenn es ans Spenden geht, also wir sammeln jetzt noch aktiv keine Spenden, das müssen wir dann, sobald wir da wissen, was für einen Bus wir brauchen, werden wir aktiv Spenden sammeln. Genau. Das ist die eine Sache. Bitte beteiligt euch da. Das wäre total super. Und die zweite Sache ist, Menschen, die aus dem Umfeld, aus der Gegend von Bielefeld kommen, werden die Möglichkeit haben, mit dem niedersächsischen Bus zu fahren. Das habe ich da mit der Sandra aus Niedersachsen, die da den niedersächsischen Bus managt, plant, so abgesprochen, weil die kommen da eh vorbei und würden dann Zwischenstopp machen. Wer da mitfahren will oder sagt ja oder aus der Gegend kommt, den werde ich dann an die Niedersachsen verweisen. Das schon mal als Ankündigung. Genau, aber wie gesagt, ich wollte es nur sagen, das Ganze läuft an. Wir wollen einen Bus zum ABPT schicken und werden dafür irgendwann Spenden benötigen und wenn ihr wollt, dürft ihr mitfahren. Genau. Und wer jetzt unbedingt dazu schon spenden möchte, danach darfst du auch gerne fragen, kann natürlich immer aufs Landesverbandskonto spenden. Bitte den Betreff Bus ABPT verwenden, denn es ist eine zweckgebundene Spende und wird auch dafür verwendet. Genau, also das Ding ist wahrscheinlich, also ein Bus wird deutlich vierstelligen Betrag kosten. Wir brauchen also auch eine ganze Ecke Geld dafür. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wenn du diesen vierstelligen Betrag mal durch die Maximalanzahl Plätze teilst, jetzt mal abgesehen von den Spenden, es kann dann ja nur noch billiger werden. Womit hätte denn so ein Mitfahrer maximal zu rechnen? Das könnte ja vielleicht auch ein Entscheidungskriterium für den einen oder anderen sein. Weißt du das schon? Also es ist so geplant, dass wir den Bus rein über Spenden finanzieren wollen, gerne, damit auch Menschen mitfahren können, die sich die Mitfahrt sonst nicht leisten können. Also, das ist so unser Wunsch im Moment. Wir müssen gucken, ob wir das Geld zusammenkriegen. Aber ich habe auch in den Rückmeldungen schon einige Leute bei, die sagen, ich kann nichts spenden, weil ich habe schlicht und ergreifend nichts. Ne? Und denen dann zu sagen, nee, wir machen zwar gerade, der Bus ist ja dafür da, dass Menschen auch dahin kommen, die sonst irgendwie wahrscheinlich nicht hinkommen würden. Und in dem Sinne, ja, seid da solidarisch. Ja, bitte, seid solidarisch und nicht nur dafür. Wir haben uns ja ganz klar da auch für ausgesprochen, dass wir eben Menschen unterstützen wollen, die da ansonsten nicht hin können, dass es eben über einen solidarischen Topf geht. Und es geht ja dann auch noch weiter, wenn ihr da nicht sicher seid, ob es für den Bus oder für Übernachtung in einen solidarischen Topf gehen soll, dann spendet einfach nur mit dem Betreff solidarischer Topf, ABPT. Das können wir gerne auch nochmal über eine Info schicken, da müssen wir was zusammenschreiben, damit das entsprechend da auch verwendet werden kann. Solidarischer Topf, ABPT und dann spenden, dann können wir das dafür verwenden, dass Menschen, die ansonsten nicht zum BPT kommen könnten, weil sie es sich einfach nicht leisten können, weder die Fahrt noch die Übernachtung, da unterstützt werden. Genau, ich habe auch... eine Pledge für machen oder so? Ja, wie gesagt, das kommt erst nächste Woche Mittwoch, also bis zum 30. habe ich die Frist, soll man sich melden, Bedarf anmelden und danach werden wir schauen, was wir brauchen. Ich poste mal gleich in das Protokollpad noch einen Link zu einem anderen Pad, das ich zusammengestellt habe. Da habe ich ein paar günstige Übernachtungsmöglichkeiten rausgesucht. So Jugendherberge und Hostel, also mit Links, wo man dann auch sich günstig was finden könnte, hoffentlich. Weil da ja auch schon nachgefragt wurde und das ist auch öffentlich, glaube ich, im Moment. Da darf man, wenn man noch günstige Übernachtungsmöglichkeiten weiß, da gerne was reinschreiben, so schwarmmäßig. Also das mit den Pledges, Steirabe, um da nochmal eben drauf zurückzukommen, finde ich an der Stelle immer ein bisschen schwierig. Wenn man da aufruft, wenn 20 Leute das auch tun, dann mache ich das eben auch. Das kann bei solchen Aktionen immer ganz schön nach hinten losgehen. Ich finde es angenehmer, einfach zu einer Spende aufrufen und nicht über eine Pledge. Wenn das nicht zustande kommt, wäre es am Ende ärgerlich. Na gut, dann machen wir es umgekehrt. Man könnte ja sagen, Leute, tragt euch ein und seid euch sicher, es wird mindestens ein Bus fahren, das kriegen wir hin, so in das, der Art. Ja genau, also wir würden natürlich gerne einen Bus zusammenkriegen. Also dafür, wie gesagt, bräuchten wir dann auch, aber wie gesagt, dafür brauchen wir erstmal eine Bedarfsabfrage, das haben wir jetzt als erstes gemacht und nächste Woche oder beziehungsweise am Wochenende werde ich auch schon mal grob drüber gucken und schauen, wer von wo aus fahren will. Eine Wasserstandsmeldung machen und dann denke ich mal, machen wir auch noch mal eine große Mail über die NRW oder NRW-Infoliste, dann kriegen wir das hin. Genau. Ja. Persönlich einfach noch mal dazu auf, Leute, tragt euch ein, auch wenn ihr keine Kohle zum Spenden habt, tragt euch ein für diesen Bus. Es wird sicherlich mindestens ein Bus zustande kommen. Das wird auf jeden Fall. Genau, wir hatten ja auch gesagt, wenn wir da irgendwie nicht genug zusammenkriegen, dass der LV einspringen würde. Und ich bin mir sicher, ansonsten fährt der Kai den Notfall selber dahin. Der Kai trägt die Leute im Zweifelsfall dahin. Richtig. Yay. Ich stelle mir das gerade vor. Nein, ich finde das gut. Also ich bin mir sehr sicher an der Stelle, dass wir auf jeden Fall einen Bus zusammenkriegen. Und wir hatten ja schon mal gesagt, der Elfer unterstützt das mit vollen Kräften. Und notfalls auch mit ein bisschen Kohle, wenn es da knapp wird. Aber das soll nur eine Notbrücke sein, weil ansonsten fehlt es uns eben an einer anderen Stelle wieder. Also spendet, was das Zeug hält, für den solidarischen Topf. Es haben ja auch schon MDL gesagt, dass sie in den solidarischen Topf was dazu tun und hatten ja damals schon bei der FSA auch Busse finanziert, die dahin gefahren sind. Und da haben schon einige MDL gesagt, sie sind dabei. Also da will ich einen Bus fahren. Ich habe schon von zwei MDLs auch Rückmeldung bekommen, aber das wird nicht für den Bus reichen. Wir müssen denen also auch noch auf die Füße treten. Wir werden da Menschen noch auf die Füße treten, dass sie spenden sollen. So. Wir werden einen Bus zusammenkriegen. Machen wir weiter. Jetzt sagt keiner mehr was. Weiter war das Stichwort. Was haben wir denn als nächsten Punkt noch auf unserer TO? Zeiträume, Meldung, VKV-Gelder. Genau, kommt von mir. Vom Jens. Genau, nachdem ich ja diesen unsäglichen, wie sich herausgestellt hat, völlig hirnrissigen Antrag gestellt habe und jetzt alle 14 Tage das FAT, das Finanz-Awareness-Team, Dinge macht, die sie nur machen, weil ich einen völlig unsäglichen und sinnlosen Antrag gestellt habe, der angenommen wurde, und das jetzt alle 14 Tage machen, stelle ich hiermit den Antrag, dass wir einen Zeitraum festlegen, wie oft das gemeldet werden muss, damit sie das nicht nach wie vor alle 14 Tage machen. Das macht dann das Ergebnis aber nicht besser. Das macht den Antrag immer noch scheiße und zum nächsten LPT wird ein Antrag gestellt werden, dass das wieder aus der Satzung rausfliegt. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Regelung. Naja, Regelung siehe Satzung. In der Satzung steht regelmäßig und weil das im Moment stimmt, ja, als 14-tägig ausgelegt wird, möchte ich, dass wir etwas beschließen, was regelmäßig heißt. Können wir nicht als Vorstand dem FED einfach, weil die ja von uns beauftragt sind, die Arbeitsanweisung geben, das nicht zu machen? Wir können einen Zeitraum festlegen. Ich habe da schon drüber nachgedacht, was ich da geschrieben habe. Ja. Dass wir festlegen, was regelmäßig ist. Da steht jetzt 3 Monate drin. Ich muss das aber korrigieren, nachdem wir jetzt 4 haben und das auf 6 Monate erweitern. Nochmal. Das ändert aber nichts daran, dass die Zahlen, die da veröffentlicht werden, möglicherweise gar nicht das sind, was du dir darunter vorstellst. Das wissen wir doch. Das wissen wir doch alles. Dann ist der Zeitraum doch völlig unerheblich. Nein, ist er nicht. Weil wenn wir jetzt 6 Monate vorlegen, überleg kurz, wann der nächste LPT ist und wir einen Satzungsänderungsantrag stellen können, um das Ding zu ändern. Und wenn wir jetzt sagen, der Zeitraum ist 6 Monate, dann handeln die satzungsgemäß, wenn sie das erst in 6 Monatsabschnitten veröffentlichen. Und das FED muss sich nicht den Vortrag anhören, sie würden nicht satzungsgemäß handeln. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Das heißt, du möchtest die Satzung auslegen hiermit. Nein, er möchte den Schlumpf ein bisschen beruhigen. Ja, aber er möchte auch die Satzung... Nein, ich möchte den Zeitraum festlegen, in welchen Abständen veröffentlicht werden muss. Ja, ja. Ich würde das gerne abstimmen. Ich möchte es aber erweitern auf 6 Monate. Da steht 3 drin, ich möchte 6 draus machen. Ich ändere das um. Mich dünkt, es gibt auch noch eine Wortmeldung im Sprechenraum, zumindest ist der X-Pector. Ja, X-Pack, dann leg mal los. Ja, eigentlich war ich schon durch, aber dann sage ich, ich begrüße die demütige Position vom Jens und hoffe, dass sich das in Zukunft so fortsetzt. Dankeschön. Großartiger Wortbeitrag. Hätte ich nicht besser sagen können. Können wir das im Protokoll festhalten? Kann ich das nochmal hören? Ich hab's. Sehr gerne, Jens. Ich wiederhole das zu gerne einfach noch mehr. Das FED begrüßt deine demütige Haltung zu diesem Antrag und freut sich und hofft darauf, dass es weiterhin so geht. Ja, wird es, bis dieser scheiß Satzungsteil wieder raus ist. Großartig! Ich möchte ihn jetzt abstimmen. Ja, mach das doch. Ja, dann bin ich einfach mal dafür. Der Stahlrabe. Also nach X-Pack-Aussage muss ich dann sagen, kann ich auch nur noch dafür sein. Und nach deiner? Nein, Paki? Ich bin dafür. Ja, sag ich doch, regelmäßig ist regelmäßig. Ich bin auch dafür. Frau Maya? Ja. Daniel? Jo. Claudia? Ja. Der Ballerstedt? Ich bin dafür und ergänze, ich bin froh, unter diesem Fett Vorstand sein zu dürfen. Sehr schön. Weiter so. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt, ihr habt mich nicht gehört. Ich habe jetzt in der TO einen Wiki-Link zur Kommunalwahl. Wer hat den dahin gepostet und wieso ist der dort? Und zwar gibt es im Wiki eine Liste, wo drin steht, welche Kommunen mit welchen Leuten zur Kommunalwahl antreten. Also quasi ein Überblick der Kandidaten für die Kommunalwahl. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Deswegen möchte ich hiermit alle Kreise dazu aufrufen, ebenfalls dort einzutragen, in welchen Kommunen sie antreten, wer dort antritt und so weiter. Ihr könnt euch das angucken. Der Link ist eigentlich relativ eindeutig. Da sind schon diverse Kreise vertreten. Manche fehlen noch, von denen ich auch weiß, dass sie Kandidaten aufgestellt haben. Das Schöne ist, dass wir dann auch hinterher dort die Ergebnisse eintragen können und man die Leute vernetzen kann. Und ich bitte euch einfach, mit allen Kreisen diese Liste zu unterstützen, weil sie uns mehr Überblick gibt. Vielen Dank, das war's. Wundervoll. Somit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Der Daniel darf etwas zu den Mitgliedern ohne Mailadresse sagen. Wie üblich meine kleinen 5 Minuten Meckereien am Ende. Die ich so dann durchziehen würde. Hau rein. Die irgendwelche besseren durchziehen. Wir haben aktuell immer noch circa, das sind immer halt ein paar Mal, ein bisschen mehr als 400 Leute ohne Mailadressen. Das heißt, wer ihm langweilig ist, wer nicht weiß, wohin mit seiner Zeit und wer zufällig auch gleichzeitig KV ist oder Büropirat ist und auch an die Mindestdaten rankommt, ihr dürft gerne auch direkt Kontakt mit den Leuten irgendwie suchen, die wir so nicht erreichen können, um eventuell wieder eine bessere Vernetzung in der Partei und eine bessere Kommunikation insgesamt gewährleisten zu können. Danke. Ich gehe direkt zum nächsten Punkt. Auch das werde ich wiederholen, bis es jeder überall weiß und in- und auswendig beten kann. Wenn irgendein Kreis einen neuen Vorstand wählt oder ein neues Piratenbüro wählt, bitte einmal den Protokolllink aus dem Wiki an die Verwaltung oder den Vorstand schicken. Wie gesagt, in 90% der Fällen funktioniert das ohne Probleme. Bei anderen funktioniert das nicht und dann gibt es halt immer so ganz unschönes, was ist unschönes, aber zeitraubendes, unnützes Hin- und Hergerenne wegen den Zugriffen. Dann melden sich auf einmal einzelne Personen, wir wussten gar nicht davon, dass sie einen neuen Vorstand haben und das kann man alles damit beheben, wenn das einmal alles schön gemeldet wird, dann wird das alles in einem Rutsch gemacht und alles ist gut und alle können sich freuen und arbeiten. Danke, fertig. Vielen Dank dafür, Daniel. Dann bin ich dran. Ich möchte euch alle darüber informieren, dass wir demnächst, und das heißt in aller Kürze, mit den Zahlungserinnerungen für die Mitgliedsbeiträge starten werden. Juhu! Yay. Aber bitte so freundlich wie in Köln. Ich weiß nicht, wie die Kölner das getan haben, aber wir werden es auch sehr freundlich tun, sehr diplomatisch, weil wir natürlich auch noch eine kleine Diskrepanz haben, die bei uns auch noch aufgeräumt gehört, wo viele sich sicher angesprochen werden, die nicht gemein sind, aber die können wir auch so viel besser aufräumen, indem wir in die Diskussion gehen und sie einfach anschreiben. Wir werden die ersten und zweiten Erinnerungen schreiben und alle, die sich darauf nicht melden und nicht zahlen, werden dann auch entsprechend der Bundessatzung bereinigt werden. Wir kündigen das aber auch nochmal ganz groß über die NRW-Info an, damit auch alle KVs und VKVs und Vorstände und Büropiraten darüber informiert sind und nicht sauer sind, wenn dann auf einmal X-Piraten sie ansprechen wegen Missverständnissen bei den Mitgliedsbeiträgen. Falls an der Stelle kurze, knappe Fragen sind, möchte ich die gerne beantworten. Ansonsten würde ich auf die nächste Schatzmeister-Sprechstunde verweisen wollen. Ich habe eine, genau, also ihr wollt dann Erinnerungen schreiben und sollen dann die Leute auch aus der Kartei gestrichen werden, wahrscheinlich irgendwann, wenn die nicht zahlen, konsequenterweise. Korrekt. Finde ich gut, weil bereinigt Daten. Ja, ich füge es nochmal an, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, zumindest primär auch mal die Leute rauszubekommen, die tatsächlich noch nie gezahlt haben und bei uns darum schwören, bevor wir diese Änderung eingeführt hatten, dass der erste Mitgliedsbeitrag überwiesen worden ist, weil ja, an die Leute kommen wir sowieso nicht ran und die liegen da halt echt tatsächlich nur als Karteileichen rum. Was Daniel sagt. Wie Plus ist ein. Das eigentlich mit den Mitgliedern, die jetzt eintreten und noch nicht zahlen? Streicht ihr die dann, also die noch nicht entschwebten Datensätze irgendwann wieder? Ja, da hatte ich mit dem Restvorstand schon drüber gesprochen. Wir werden eine Frist festlegen. Ich denke mal irgendwas 3 bis 4 Monate und wenn die bis dahin nicht gezahlt haben, nehmen wir die wieder raus. Es sei denn, sie haben eine Lastschrift, dann wird die eingezogen. Richtig. Die sind ja auch quasi noch keine Mitglieder dann, weil sie erst nach Zahlungseingang eine Nummer kriegen, soweit ich weiß. Ne? Richtig. Ja. Klar, ich meinte auch nur die entsprechenden Datensätze mit den Referenznummern und so, denn da haben wir im Kreisverband auch schon einige, die seit Monaten drinstehen, aber noch nicht gezahlt haben. Ja, das ist richtig. Weiß ich, seid ihr nicht die Einzigen. Wie gesagt, also ich denke mal, das wird auf eine Frist von 3 bis 4 Monaten rauslaufen. Dann nehmen wir die wieder raus. Okay, danke. Gut. So, ja, Daniel, wolltest du auch noch was fragen? Oder machen wir den nächsten? Nö, wir haben nichts mehr und wir machen dann jetzt auch den nächsten Termin für unsere Sitzung, weil wir sind nämlich durch und würden dann in den nicht öffentlichen Teil wechseln. Ja, natürlich. Der nächste Termin ist der 8.5. Wie gewohnt um 20.30 Uhr an derselben Stelle. Und wir verabschieden uns jetzt. an der Stelle? Nein. Im Normalfall fragen wir immer noch, ob jemand noch was Besonderes hat, was er von uns möchte. Ich möchte euch gleich gerne bitte kurz im geschlossenen Teil sprechen. Danke. Ich hätte ein Verständnis. Ja? Also ich habe nur eine kurze Frage, ob dem Vorstand der Kurzbericht zum letzten RPT von der AG Technik bekannt ist. Nee. Gut, dann schicke ich euch nochmal ein Ticket zu mit dem Link zum Pad. Ich habe das gelesen. Ach so. Ich nicht. Ich würde es auch gern lesen. Dann schicke ich euch den Link nicht öffentlichen Teil. Ich habe euch den letzte Sitzung schon mal weitergeleitet. Den hat man nämlich schon mal bekommen. Ja, das ist gut. Dann ist er bekannt. Aber ich kann euch den Link nochmal gleich geben. Moment. Na klar, hau rein. So, der Schreibi möchte mit uns in den NÖ und der Raffnix aus Köln möchte auch noch was sagen. Oder auch nicht. Gut, dann frage ich auf Anraten von Jens und auf seine Verantwortung hin nochmal schnell, ob irgendwer denn noch was für den sonstigen Teil hat, weil wir uns ansonsten jetzt in den nicht öffentlichen Teil verabschieden und den öffentlichen Teil hiermit beenden würden. Und irgendjemand muss mich mitziehen, bitte. Ja, Stahlrabe, wir vergessen dich nicht. Keine Angst. Doch, ihr vergesst mich. So. Da ist der Raffnix, ist der Stone Pirate. Ja, der Raffnix sagt ja nichts und der Stone Pirate war ja schon da, weil er mit uns über das Protokoll der AG Technik zum letzten LPT sprechen wollte, was er ja getan hat. Möchtest du noch was sagen? Nein, er ist... Nö. Ich warte nur, dass er verschwindet. Okay. Ja, dann sind wir damit durch. Ich beende den öffentlichen Teil und freue mich auf den nicht öffentlichen Teil. Danke für die rege Teilnahme und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschö. Ja, von mir auch. Schönen Tschö. Abend euch. Tschüss. Tschüss. Oder bis später eventuell. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.